So, fangen wir mal langsam an. Nimmt er auf? Er nimmt auf. Er hat schon 11 Sekunden. Ich nehme schon länger auf. Was auch immer ich tue, ich nehme auf. So, ich fange jetzt langsam an. Und hier folgt mir noch ein neuer auf Twitter. Ja, auch immer schön. Heute werden wir dann den Groppi anrufen. Der muss mich so im Moment immer warm labern. Das ist vorher immer ganz gut. Ich gestehe, ich habe natürlich auch das getan, was man gerade nicht tun soll. Als Podcaster, ich habe gerade noch Nüsse gegessen. Seeberger wertvolle Snacks, Edelnussmix geröstet gesalzen. Melange Grills, Halgourmet, bla bla. Jetzt weiß ich gar nicht, waren die vom Vielweib oder ich habe noch ein zweites Paket bekommen. Ich glaube, die waren vom Vielweib. Die sind schon mal sehr gut, die muss ich also auf jeden Fall in der Wunschliste lassen, wie ich festgestellt habe. So, die Lautstärke müsste, glaube ich, ganz gut passen. Da möchte ich nicht zu viel nachregeln, weil dann ist es wieder mitten im Podcast unterschiedlich. Ja, 20:14 Uhr haben wir auch. So, eigentlich, glaube ich, können wir ruhig mal alle dazuschalten. Ja, okay, dann wollen wir mal live gehen. Oh, habe ich alles. Ach, hier ist mal eine gewisse Nervosität vor, muss ich ja zugeben. Aber wir riskieren heute mal alles. Ja, willkommen. So, dann sage ich mal einen schönen guten Abend. Am Anfang hört sich es mal ein bisschen bröckelig an. Das ist das Problem, dass ich nicht mal Marco da habe. Und wenn ich alleine bin, muss ich mal alle Geräte selber im Auge behalten. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, sieht auch ganz gut aus alles. Ja, viel vorzuerzählen habe ich eigentlich gar nicht. Ich hatte erst überlegt, ob ich kurz vorher noch mal berichte, was so in Leipzig los war. Aber da ich dadurch Zufall auch den Groppi vor Ort getroffen habe, können wir das eigentlich auch wunderbar im Podcast machen. Sende ich überhaupt? Doch, ich müsste eigentlich senden. Ah, moin moin, hallo John. Danke schon mal, dass du moin moin schaffst, dann weiß ich wenigstens, dass ich sende. Und dann werde ich jetzt mal die Telefonnummer raussuchen. Da kam ja eben noch ein Tweet, wo er. Interessant wäre es mal zu wissen, wie sich das hier auf meinem ersten PC angehört hatte. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich mir mal den Groppi seine Nummer raussuchen. Das sollte ja jeder mitbekommen haben, der hier zuhört. Heute ist der Groppi dran. Und den werden wir jetzt mal versuchen anzurufen. Es ist beim Telefonieren immer hier so ein bisschen nackt alles, aber hat er jetzt schon einen Hörer aufgenommen? Das war jetzt doof. Also, ich bin eigentlich zu blöd zum Wählen, aber ich versuche es trotzdem. Jetzt sollte ich doch mal irgendwann noch mal mit diesem Skype rumprobieren, aber ich. Nee. Old Style. Wir versuchen es einfach mal. Irgendwas brummt? Ach du Scheiße. Was brummt? Oh, vielleicht sollte ich ihn nochmal auf. Moin, moin. Moin, moin. So, ich bin am Anfang aber Hallo. ein bisschen abgelenkt. Ich muss gerade mal unsere ganze Technik hier in Gang kriegen. Irgendwas brummt, schreibt mir nämlich gerade einer. Ich hoffe, das hört Ja, irgendwie. das stimmt. Oh nein. Haben wir das immer noch? Ich guck gerade Also ich mal habe jetzt den Ton aus vom Rechner, deswegen kann ich das nicht beantworten. an. Okay, ich steck mal alles nach. Ich wüsste jetzt gar nicht, was brummen soll. Verdammte Hacke. Augenblick mal. Jungs, wenn es immer noch brummt, dann schreibt mir das mal. Ich höre hier auf meinen Lautsprechern eigentlich nichts. So also ganz leichtes Brummen links. Oh, was ein Fuck. Warte mal, entschuldige, dass ich jetzt so ein bisschen rumregeln muss, aber mal gucken, ob wir das irgendwie rauskriegen. Lass dir Zeit. Brummt immer noch. Sekunde, ich stöpsel mich mal kurz ab. Zack. Und brummt es jetzt immer noch. das hatten wir noch gar nicht. Stimmt, so leises Brummen ist zu hören. Wenn ich noch wüsste, wo das herkommt, wäre ich echt glücklich. Jetzt ist, glaube ich, besser. Ja, ich glaube, das ist weg. Ansonsten müsst ihr heute mal mit leben mit dem Brummen. Ich finde es im Moment nicht, was es sein kann. So, jetzt sage ich dir erstmal schönen guten Abend. Freut mich, dass du dich bereit erklärt hast als Opfer. Ja, gern geschehen. Ganz klar. Ich habe mir auch vor Gespräch heute alles erspart, weil ich habe ja, wir haben uns ja ganz kurz gesehen in Leipzig. Das heißt, über Leipzig können wir uns ja zusammen unterhalten. Da brauche ich ja keinen Vorwurf. Das können wir gerne machen, das ist eine gute Idee, ja. Wie gefiel es dir denn? Zwei Seelen schlagen Ach in meiner Brust, würde ich sagen. Einerseits super klasse, jede Menge nette Leute kennengelernt und wieder getroffen und unter gute Unterhaltungen geführt, aber mir war es dann letztendlich doch zu groß. Aber jetzt, also nicht von der Organisation oder so her, sondern eher meinst du jetzt von der Anzahl der Leute, oder? Genau, zu viele Leute, zu wenig Zeit für den Einzelnen. Also ich habe dann doch lieber mit den kleineren Events. Ja, das kann ich im Nachhinein mal wieder festgestellt. Also ich habe letztes Jahr in Köln beim GeoConFest als Volunteer teilgenommen und habe mitgeholfen. Und davor das erste Mega, was ich gemacht habe, war Ulm, die Dosenfischer letztes Jahr. Mhm. Und jetzt halt das dritte, beziehungsweise es waren ja zwei eigentlich am Freitag und am Samstag. Ich glaube, kleinere auf Dauer schon lieber. Ja, kann ich verstehen. Es ist, obwohl ich fand, es ging eigentlich noch. Also dadurch, dass sich das da so derart verlief auf dieser ganzen Fläche, kam einem das ja nie so wie 5000. Also Köln kam mir größer vor, so rein jetzt vom Gefühl her. Ja, weil einfach die Fläche pro Mensch, der da war, wesentlich kleiner war. Wahlweise andersrum, die Fläche mit so vielen Leuten einfach voll. Ja, stimmt. Aber naja, es gibt für alles eine Zeit. Jetzt war es mal wieder mega. Jetzt kommen dieses Wochenende schon das nächste kleinere Event in Köln, den Klatsch und Tratsch, der Klav und Tratsch, so heißt es. Es waren zwei Megas, muss man mal dazu erwähnen. Genau, es war ja der Freitag und es war der Samstag. Genau, die wurden ja nochmal beide zum Mega gemacht von Jeremy. Ja, wundert mich etwas, aber na gut. Na, ich glaube, der war so emotional dabei. Also, ich habe ihn am Freitagabend auch beim Essen getroffen. Der war wirklich, der schwebte so auf Wolke 7. Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, er hat ja in seiner Begrüßungsrede schon angedeutet, dass eigentlich das, was er damals mit der Homepage erreichen wollte, dass er das jetzt so unendlich viel mehr genießen kann und dass seine kühnsten Träume eigentlich in Erfüllung gegangen sind. Und ja, das war auf jeden Fall schön. Das glaube ich. So, die schwarzen Zahlen dürften sie langsam schreiben. Ja. Nee, der wirkte sehr angefasst. Also er lief ja auch da noch reichlich rum und ich glaube, das mit dem Mega hat er gerne gemacht, als er merkte, wie groß das Ganze ist. Es war ja wirklich klasse. Es lief nicht alles rund, aber das meiste fand ich schon top. Also kann man ja, halt bis auf die Fackel am Freitagabend. Warst du freitags auch schon da? Ich war auch schon da, genau, mit Heike und mit der Rosa Waldschrat, unser Freund P-Dieb. Musste leider Gottes arbeiten, der ist dann nachts erst nachgekommen und dann haben wir zu viert den Samstag genießen können. Und also ich meine, die Fackel fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also den Einmarsch der Nation habe ich erst gedacht, wird albern, aber ich fand es schon grandios. Also ich bin selber auch mitgelaufen. Das hat schon Spaß gemacht. Also es war schon eine witzige Sache. Danach wurde es ein bisschen langatmig, gut. Ja. Und die waren ein bisschen humorlos da am Aufstellen. Also zweite Fahne sollte nicht benutzt werden und das war so ein bisschen, hätte man ein bisschen lockerer mit umgehen können, aber die standen natürlich auch unter Stress, also von daher insgesamt, glaube ich, eine ziemlich gelungene Aktion. Ganz klar. Und ich meine, am Samstag mit den Spielen war ja auch toll gemacht, dann hatten sie natürlich das Glück mit dem Wetter noch. Das Wetter war 1A, war fast zu warm, wir haben uns zwischendurch ab in die Stadt gemacht, haben da noch ein paar Dosen gesucht, waren dann um das Gelände rum noch unterwegs und haben dann einfach abends schön am Wasser gesessen und das Rosenfischer-Konzert genossen. Ja, da habe ich nicht ganz so viel von gekriegt, muss ich gestehen. Über Tag waren wir eine Weile da und sind dann aber auch mal über Tag in die Stadt. Den ganzen Tag, wo ist man was trinken? Den ganzen Tag war ja nun auch, kann man da ja auch nicht rumlaufen, dann wird es ja auch irgendwann lahm. Ja, stimmt. Nee, aber doch im Prinzip eine wirklich gelungene Sache. Der eine mag es eher größer, der andere ja, eher also, kleiner. Also das war schon eine Größe, wo ich auch sage, ja, viele Leute getroffen, hat Spaß gemacht, auch neue kennengelernt, aber insgesamt na, ein bisschen sehr viele Menschen auch. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben, wenn es hochkommt, 15 Sekunden miteinander geredet und dann mussten wir schon wieder weiter und du standst auch mitten im Gespräch und ja. Ja, da waren ja auch wirklich, also so viel auf Mal. Also ich habe auch die ganze Woche, ich habe auch gar nicht so viel getwittert und gemacht, weil ich erstmal das alles so verdauen musste. Das waren doch so viele Menschen da. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem noch erstaunlich gelungen. Also ich hatte viel, viel Schlimmeres befürchtet. Aber eher in Richtung Kommerz noch mehr oder? Kommerz stört mich persönlich jetzt immer nicht so viel, weil was heißt schon Kommerz? Sie verkaufen da ein paar Sachen, die muss ich aber nicht kaufen. Ich dachte so, dass das Feeling auf dem Event geht vielleicht ein bisschen verloren, weil die Messe das so übernimmt. Aber das Gefühl hatte ich gar nicht, weil es feierte sich wieder alles gegenseitig. Das war wirklich sehr, sehr schön und gelungen und naja, kleine Events, wenn ich jetzt du sagst, kleine Events, aber sowas, also bei uns gibt es sie fast nicht mehr. Also, selbst wenn du ein kleines Event machen willst, wie willst du das machen? Das kommen ja trotzdem gleich 100 Leute. Ja, gut, im Vergleich zu Leipzig ist natürlich 100 Leute klein. Ja, okay, wenn man es so sieht, ja. Und so in Köln bei den Events, man kennt die Leute inzwischen. Also, ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren mit dabei, habe im Dezember oder November 2010 mein erstes Event in Köln mitgemacht und inzwischen kenne ich da eigentlich von den regelmäßigen Teilnehmern eigentlich so ziemlich alles vom Sehen zumindest und man grüßt sich und da kommt man auch schneller ins Gespräch. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich beim ersten Mal einfach völlig erschlagen in der Tür stand und dachte, oh Gott, 100 Leute, alle bekloppt und ich mittendrin. Aber inzwischen bin ich genauso bekloppt. Also ich weiß mal, mit den kleinen, ich meine klar, weil wir sind immer die gleichen, aber ja, wird das nicht noch ein Tick langweilig? Ja, ich weiß immer nicht, ich bin auch eigentlich gar nicht so der Event-Fan, obwohl ich dieses Jahr wirklich extrem viel war. Mhm. Aber das wird jetzt, glaube ich, auch dieses Event wird es jetzt auch erstmal für längere Zeit gewesen, sage ich mal voraus. Naja, aber es kristallisiert sich ja irgendwann raus, dass man sich eh mit den gleichen immer unterhält. Und die, mit denen ich mich unterhalte, mit denen habe ich auch was zu erzählen und Sachen, die auch außerhalb des Geocachens sind. Und dass ich einfach da froh bin, die Leute zu kennen und mit ihnen einen tollen Abend verbringen können. Ja, okay, die Ansatzweise geht natürlich. Also ich gehe persönlich lieber auf, wenn, dann auf die Megas. Einfach um auch mal Leute kennenzulernen, die ich sonst halt nicht treffe. Sei es jetzt die Schlimmer-Cacher, die ich sonst halt nicht sehen würde. Oder jetzt auf diesem Mega-Event durfte ich dann mal den JR kennenlernen mit seiner Freundin. Den wollte ich wegen der Seilbahn sprechen und das sind Leute, die man ja sonst, wo du ja gar keine Chance hast, wie soll man die sonst treffen, ne? Und dafür finde ich es immer ganz, ganz okay. Aber der Aufwand ist mittlerweile echt, ja, die gehen dann meistens schon 3 Tage und dann mit An- und Abfahrt und boah, das artet dann Arbeit aus. Ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr in Koblenz passieren wird. Also, ob man das nochmal toppen kann. Weiß ja, glaube ich schon. Also nicht. Für uns ist es sehr angenehm. Koblenz sind so 80 Kilometer von uns hier entfernt. Da kann man dann auch mal abends nach Hause kommen, fahren und morgens wieder dahin kommen. Das ist schon ganz okay, nachdem wir jetzt ja Ulm und Leipzig hatten. Ich glaube, Koblenz ist natürlich jetzt von der Location her fast noch interessanter, muss man ja auch mal sagen. Klar, die Leipzig ist zwar die Messe gut, aber da ist natürlich jetzt nicht zu gucken so richtig rundherum. Und Das könnte ja, Koblenz stimmt. natürlich nochmal Hätte man wieder dann spannen. schon irgendwie in Richtung Dresden fahren müssen oder mal in Ja. die Sächsische Schweiz, wenn man ein bisschen. Ja, aber dann brauchst du auch Ja, da richtig braucht wieder man. Zeit, ja. Ja. Bei Koblenz Aber wird das mich auch gereizt, ja. Mal ist ja auch sehen. nicht Sinn der Aktion eines Mega-Events, dann nochmal tagsüber irgendwie 150 Kilometer zu fahren, um Ja. Natur zu erleben. Ja, eben, das Sehe ich. muss schon so auf dem Haufen dann alles liegen. Also, ich sehe das auch so, wenn man zum Event geht, dann möchte ich das Event sehen und nicht noch cachen und hast nicht gesehen. Ja, mal mittags in die Stadt für 2, 3 Stunden, das bleibt nicht aus. Aber jetzt große Cache-Touren, naja, weiß ich immer. Ich finde das immer sehr merkwürdig, zu so einem Event zu fahren und dann irgendwo cachen zu gehen. Also, weiß ich nicht, da ist. Aber soll jeder halten, wie er will, um Gottes Willen. Also, von Ja, daher. also außerhalb des Messegeländes ging es noch. Was mich da extrem gestört hat, war, dass viele mit dem Auto die paar Meter zu den umliegenden Tradis gefahren sind. Also wir sind abends an dem Samstag eine Runde gelaufen, im Höchstfall, also vom Messegelände weg. Luftlinie 800 Meter und da Ja. kamen uns so viele Autos entgegen, das muss meines Erachtens nicht sein. Aber du gut, das ist, jeder hat da eine andere Ja. Auffassung. Also mir wäre es viel zu unbequem, ehrlich gesagt. Was jetzt? Bist du noch dran? Ich bin noch da, Achso, ja. ich habe hier meinen Ton ging eben so komisch weg, aber ich habe hier irgendwie läuft der heute noch nicht so gut hier. Vielleicht liegt es an der Hitze hier, ich weiß es auch nicht. Nee, aber das ist ja, mit dem Fahren, das finde ich auch mal sehr, sehr. Vielleicht lag es auch an der Hitze. Ich meine, es war wirklich, es war ja nicht warm, es war ja brütend heiß. Das muss man ja auch echt sagen. Ja, aber naja, gut. Also mir Ich lief denke. die Suppe ganz gut. Ich meine, ich wäre trotzdem nicht mit dem Auto gefahren davon ab, außer in die Stadt. Zumal ja auch die öffentlichen Verkehrsmittel da ja nun wirklich großes Kino waren. Das muss man ja auch mal Ich wollte sagen. sagen, bis auf den Sonntag, aber dafür kann keiner was. Das war eine Ja. Sache der Ja, der Sonntag war großartig. Stadtwerke Leipzig, aber auch da, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat mit dem Buspendelverkehr von der Messe in die Stadt, aber ansonsten Freitag und Samstag großes Kino, wirklich. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich war wirklich angetan. Also wie gesagt, es gab auch keine Karten, die nicht funktionieren, aber das war so wenig, dass ich es nicht so belassen fand. Ein paar Sachen hätte man anders machen können vielleicht. Wie gesagt, an den Freitagabend ein Tick zügiger mit der Fackel. Also das dauerte dann ein bisschen arg lange, bis die dann mal vorne ankam. Wenn man dann da so stand, dann war das schon, dass man dachte, so jetzt könnten sie aber auch langsamer kommen. Dass die nicht angingen, das, ja, mein Gott. Also das fand ich wirklich völlig egal. Weil es war eh schon alles am Feiern, also das war eh egal. Das Ja, fand und ich ich. wollte gerade sagen, der Wille zählt in dem Ja. Fall. War eine schöne Idee, zu 99% gut ausgeführt Ja, und das eine genau. Prozent egal. Ja, genau, so sieht's aus. Was ich ja gerade im Chat lese ich gerade, was ist mit dem Megafon? Gehst du hin? Nein. Und dann sagt der Ehrlich Nächste, das ist gesagt. kein Mega. Ist das kein Mega? Ich wusste, ich dachte, das ist ein Mega. Ich glaube, es heißt Megaphone, aber es ist noch kein Mega. Echt? Das ist ja schon fast Betrug. Nee, das habe ich auch Nee. gelesen. Das war auch nicht so meins. Also ich werde nicht fahren. Mir fehlt einfach im Moment die Zeit dafür. Bin beruflich relativ viel eingespannt. Mein nächster Urlaub beginnt am 16. Oktober. Das ist Bisschen hin, noch ja. weit weg. Was machst du denn beruflich? Und ich bin, also gelernt habe ich Arzt. Also ich habe Medizin studiert und hatte dann eine Erkrankung, die mir meine rechte Hand quasi genommen hat. Also ich habe die noch, aber ich kann sie nicht einsetzen und musste Ja. dann umschulen und habe eine kaufmännische Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien gemacht und arbeite jetzt bei einem großen Kölner öffentlich-rechtlichen Sender. Es gibt nur einen in der Verwaltung. Wieso, wie heißt er denn? Werbung können wir nicht machen. Beim WDR. Ah, alles klar. Das ist ja öffentlicher Ja. Dienst dann fast. Nee, so schlimm ist es nicht. Reicht, wenn meine Frau Beamtin ist. Na, aber ich meine relativ sicher dann. Ja, im Prinzip schon. Also viel kann einem da meines Erachtens nicht passieren. Es ist halt, man muss seine Leistung bringen und. Ja, gut, klar. Aber was ein Sprung vom Arzt zu. Also, ja, warum nicht? Ja, was willst du machen? Also, das war, ich war 33, als ich den Schlaganfall hatte. Ja. Aufgrund einer nicht zu erkennenden Anomalie in des Blutgefäßes und war halt Pech. Und wenn ich die Hand hätte weiter benutzen können, hätte ich mein Studium mit Sicherheit fertig machen können, aber ach so, wegen Studium nicht hätte, wäre, gehen. Wenn, war halt nicht so. Okay, ich dachte, du wärst schon Arzt gewesen, weil dann wäre es ja... mir fehlten noch 5 Monate bis zum zweiten Staatsexamen. Okay. Und das wäre die nächste Frage gewesen, dann wäre doch das ohne rechte Hand praktisch gegangen, als Allgemeinmediziner. Ja, ich muss halt das Studium fertig machen, ja, dazu gehören praktische Prüfungen. Ja, logisch. Und ich kriege auch keine Approbation einfach, weil ich kann ja nicht mal Blut abnehmen mit einer Hand. Ja, okay, klar. Sind einfach Sachen, die sich ausschließen. Aber egal. Ja, muss man mit umgehen, das ist halt so, ja. Da bleibt noch nicht viel anderes übrig, sich ähnlich. Genau, und das Ganze ist jetzt gute 7,5 Jahre her und da kann man sich, hat man sich dran gewöhnt und man hat viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Mhm. Und wer weiß, was sonst alles noch gekommen wäre. Ich hätte meine Frau wahrscheinlich nicht kennengelernt und vielleicht wäre ich sogar nicht Casher geworden. Wer weiß es. Stört das denn beim Cachen? Ich überlege jetzt gerade so, stört das beim Cachen? Ich überlege jetzt gerade selber so. Das stört schon. Ja. Ich kann zum Beispiel keine Nanos aufschrauben. Ah, okay, aber das ist natürlich mit einer Hand mehr. Ja, wir müssen schon. Genau, ich kann also die Dinger nicht aufschrauben. Ich kann es versuchen mit den Zähnen, aber ist auch nicht so richtig prickelnd. Aber spätestens beim kleinen Logbuch, wenn ich das wieder zusammenrollen soll, ist das vergebene Liebesmühe. Ja, ganz klar. Deswegen auch meine ausgeprägte Antipathie gegen Nanos. Ja, die teile ich aber auch so, ohne dass ich Probleme hätte, die aufzukriegen, muss ich gestehen. Also das ist so ein, naja, es gibt welche, die mögen sie, warum nicht? Also für mich sind sie auch, also, nee. Also es gibt, naja, lass es 1% sein, wo ich echt sage, ja, da kann ich sogar verstehen, aber das muss schon echt eine Ausnahme sein. Also, wenn ich irgendwie auf einen Nano treffe, versuche ich mich mit dem Owner mal in Verbindung zu setzen und meistens gibt es dann eine Möglichkeit, dass ich trotzdem blocken kann. Und miteinander reden hilft immer, ja. Das kann man einfach schon mal als guten Satz stehen lassen. Das ist einfach so, wenn man nicht gleich immer aufeinander einhaken, so einfach miteinander reden, klappt meistens so. Ja, klar. Also, wer redet, dem wird meistens auch geholfen. Ja, genau. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, würde ich sagen. Genau. Henny R. fragt hier gerade, was für GPS benutzt du mit einer Hand? Klassisch mit Knöpfen? Ich benutze ein Oregon 450. Also Touchscreen, ja. Ja, aber genau. Ich meine, wenn ich die Frage sehe, also wenn man sich jetzt, egal rechts oder links hinter, du hast dich aber sicher daran gewöhnt, die eine Hand zu benutzen, dann kommst du eigentlich mit jedem GPS klar. Ich wüsste jetzt kein GPS, wo ich ernsthaft 2 Hände für brauche. Nee, schon richtig. Wobei die mit den Knöpfen, also hier das 10er, 20er und 30er, wie heißt den Dinger? E-Trex, ja. Dazu ist der Knopf auf der verkehrten Seite. Also wenn ich das ändern will mit links, ist das für einen Linkshänder echt schwierig. Ja, du bist dann über dem Screen praktisch, ne? Ja. Ja, stimmt. Das ist ja wie bescheuert. Das ist ja grundsätzlich für Linkshänder scheiße. Jetzt, wo du es sagst, da denkt man immer gar nicht drüber nach. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, ganz klar. Das ist 60er dann schon besser. Das hat die Knöpfe hier unten, glaube ich, ja. Ja, eben. Also, das habe ich jetzt die Tage mal in der Hand gehabt. Das wäre noch durchaus eine Alternative. Aber ich bin mit dem Oregon sehr zufrieden. Ja, kann ich verstehen. Dreser schreibt übrigens auch mir nicht. Ja? Solange es mir nicht so geht wie dem P-Deep, wird das auch nicht ausgetauscht. Wieso, was hat er denn gemacht? Der junge Mann hat beim Cachen es leider Gottes im Wasser versenkt. Aber das soll auch, achso, komplett versenkt. Das ist weg. Richtig versenkt. Ah, okay, weil eigentlich soll es ja wasserdicht sein, von daher. Ja, aber wenn man es nicht nicht mehr findet. Dann das heißt, es liegt irgendwo wasserdicht auf dem Grund. Vielleicht läuft es ja noch. Ja, kann passieren. Naja. Auch das passiert. Ich gucke gerade, der Tresor schreibt übrigens auch, dass Nandos nicht mal mit zwei Händen aufgeht, also von daher sind wir nicht alleine. Und der Falk fragt, das Montana ist ein bisschen groß. Nee, das Montana habe ich und das bediene ich tatsächlich noch mit einer Hand, obwohl ich gar nicht so große Hände habe. Das funktioniert relativ gut noch erstaunlicherweise. Ja, wobei ich muss es ja festhalten und bedienen gleichzeitig mit einer Hand. Und dafür ist das Montana wirklich zu groß. Nee, mache ich aber auch. Ich benutze das tatsächlich mit einer Hand. Ich halte es praktisch in der Hand und benutze das mit dem Daumen. Also das funktioniert. Ich benutze das mit einer Hand, eindeutig. Aber, einfach mal ausprobieren oder mal genauer mir anschauen. Ja, also das Montana ist ein ganz schöner Klopper, das muss man schon mal sagen. Das ist ja immer so eine Frage, die viele stellen. Ja, ist für die Einhandbedienung, also größer ging es auch nicht mehr. Also das geht mit einer Hand noch. Dafür hat es eine Form, die irgendwie passt. Ich kann es ja gar nicht beschreiben, warum. Aber ich bediene es tatsächlich immer mit einer Hand, das geht. Aber es ist Grenze. Vielleicht hast du einfach so Bratpfannenhände. Nee, eben nicht. Deswegen bin ich immer selbst daran überrascht. Meine Frau hat fast die größeren Hände als ich. Und ich habe wirklich keine großen Hände. Das passt gerade so eben noch. Das ist nicht so groß, wie es. Also das wirkt noch mal größer, als es ist. Aber es macht gegenüber dem 450er zum Beispiel auch nur bedingt Sinn. Also wenn man so wie ich jetzt langsam auf Gleitsichtbrille umsteigt und so, ist es schön, ein großes Display zu haben. Das kann ich mir dann überlegen, wenn ich dann irgendwann mal 41 werde. Nein, das wäre ja dieses Jahr. Vielleicht 45 oder 50. Und dann machen wir weiter. Da geht das los, genau. Ja, genau. Und da ist das wirklich angenehm, dieses große Display, muss ich echt sagen. Also hauptsächlich deswegen habe ich es mitgekriegt. Also die Bedienung ist auch ein bisschen besser als die Oregon-Serie. Also man merkt schon, dass sie gelernt haben bei Garmin. Aber es ist hauptsächlich das Display. Übrigens bist du nicht der Einzige. Der John schreibt gerade, in der Seewe liegt auch noch ein Oregon von Sobo. Also du siehst, du hast sogar berühmte Kescher, denen das auch schon so gegangen ist. Ja, warum auch nicht? Also es ist ja wirklich nur... will ja nicht sagen Dummheit, es ist Pech gehabt, Pech gewesen und ja, also wenn ich kann jedem passieren. Aber wenn ich damit ins Wasser gehe, überlege ich gerade meistens, ich habe so ein Benzel dran und das binde ich mir dann am Arm vor tatsächlich, also so ein Schlüsselband, ne? Und dann schlinge ich mir das so ein, zwei Mal aufs Handgelenk, das aus Vorsicht schon. Ich weiß nicht, ob du dem P-Dieb folgst auf Twitter, kannst ihn ja mal fragen, wie er es geschafft hat. Ja, muss ich, das war so, wusste ich auch nicht, den kann ich dann auch gleich dazu fahren. Die Dinger schwimmen gar nicht, nee, das stimmt, also nicht ausprobieren. Nee. Ja, wasserdicht schon, aber. Ja, ich meine, es ist ein teurer Moment, Spaß zum Teil zu versuchen. Wenn überhaupt nicht mehr wiederfindet, dann nützt auch das beste wasserdichte GPS nicht. Genau, mit Tauchen. Kann man T5-Cache schon machen, tauchen. Super. Ich glaube, da war ihm in dem Fall nicht so nach. Aber wir wollen nicht über P-Dieb reden, sondern was haben wir? Über uns. Ja, genau. Das Event haben wir durch. Ja. Was hast du noch für Schönes an Themen so? Was mache ich sonst so Schönes? Wie gesagt, im Moment sehr viel arbeiten. Ich bin in einer Projektphase ziemlich eingespannt. Bin froh, wenn ich dann vor der Arbeit oder nach der Arbeit mal ein Döschen finden kann. Ansonsten sind die Wochenenden im Moment extrem voll. Jetzt Leipzig, sind im Prinzip donnerstags abends losgefahren, waren sonntags wieder da. Nächstes Wochenende wird es auch nicht anders. Danach das Wochenende wird, glaube ich, mal ein bisschen ruhiger, aber so richtig auch nicht, aber also ich brauche den positiven Stress eigentlich. Meine Heike, also meine Frau heißt auch Heike, die hat's nicht so mit dem positiven Stress, die ist dann eher für den gemütlichen Teil, aber wir kriegen das irgendwie hin und machen da so ein Mittelding für uns alle zusammen. Aber zum Cachen ja richtig schwierig, dann kannst du ja fast nur so Fütteldosen einfache machen, oder? Nö, ich mache eigentlich auch sehr gerne lange Wandermultis oder, Wander ist relativ, aber mal so 10, 12 Kilometer, durchs Bergische Land. Da gibt es schon sehr, sehr schöne Sachen. Köln gibt es doch diese Serie, wie heißt die, bis Koblenz geht, da haben wir doch auch zwei gemacht, als ich damals unten war. Der Rheinsteig. Ja, genau. Ja, das wiederum ist mir aufgrund der Behinderung zu lang, um das an einem Tag zu machen. Ich müsste mich mal dran begeben und das in kleinere Portionen aufzuteilen und dann mal loszulaufen. Wieso ist denn, bist du denn sonst noch bei Einschränkungen außer der Hand oder wie meinst du das? Also ich hatte nach dem Schlaganfall, habe ich das erste halbe Jahr im Rollstuhl gesessen, konnte weder laufen noch sprechen noch Arm heben, musste mir das alles wieder mühsam beibringen und bin jetzt inzwischen so weit, dass ich halt dann auch mal ein paar Kilometer ohne Probleme laufen kann. Mhm. Was ich letztens gemacht habe, auch wieder mit dem P-Lieb zusammen und der Rosa Waldschrat, einen Kletterkurs. Oh, cool. Wollte einfach ausprobieren, ob es funktioniert, mit einer Hand auf den Baum zu kommen. Und es funktioniert. Ich wollte sagen, wenn ich dieses war total begeistert und es wird auch weitergehen. Also ich will das durchaus zum Cachen nutzen, den einen oder anderen T5er mal zu holen. Aber alleine wird es nicht gehen, oder? Nein, alleine auf keinen Fall. Ich brauche schon ein bisschen Unterstützung. Mhm. Aber der Großteil wird von mir geleistet. Ja, nee, ich meine jetzt auch gar nicht wegen dem einigen Klettern. Das müsste ja sogar fast noch sogar alleine gehen. Beim Prusigen benutzt du ja hauptsächlich eine Hand. Da muss es ja mit Sicherheit Linkshändergeschirr geben, oder? Ja, wobei ich mit einer Handstellklemme und einem Sicherungsgerät arbeite. Nein, alleine meinte ich jetzt auch, problematisch wird es ja wirklich, wenn du, solange das alles gut geht, ist das ja alles toll, aber wenn man oben mit dem Baum aus irgendwelchen Gründen mal hängen bleibt und dann nur mit einer Hand, das kann ja dann gar nicht mehr funktionieren. Also nee, zwei das kann auch nicht funktionieren, ne, stimmt. Also alleine auf keinen Fall. Ich denke, dass da der P-Dieb und ich wenn dann zusammengehen oder ja, ist viel andere wert, wenn man solche Leute hat, ne? Kollegen, die da mich schon eingeladen haben, mitzugehen und das wird funktionieren. Aber ist ja cool, muss auch ein tolles Erlebnis sein, gerade nachdem du das im Schlafanfall hattest. Ja, auf jeden Fall. Das also, machst du dazu noch doppelt. Ich wäre auch nicht traurig, doch traurig vielleicht schon, aber es hätte mich nicht so gestört, wenn es nicht funktioniert hätte. Ich wollte einfach rausfinden, klappt es oder klappt es nicht. Ja. Und in dem Moment, wo es geklappt hat, habe ich Blut geleckt und jetzt will ich auch weitermachen. Ja, das kann ich mir, also ich selber kann ja, also Prusik und sowas überhaupt nicht, habe ich keine Ahnung von, lasse ich auch die Finger von. Wir machen es ja nur mit der Strickleiter ab und zu. Und zwar einmal im Jahr da hoch, es ist ja schon Adrenalin pur und bei deiner Geschichte ist es dann natürlich ja nochmal, das muss ja nochmal das Ganze toppen. Also ich kann mir so in etwa zumindest vorstellen, was das für ein Gefühl ist, da oben zu sein. Ja, das kann ich dir sehr gut nachfühlen, dass du das weitermachen willst, ja. Also wir haben am zweiten Tag des Kurses haben uns 20 Meter abgeseilt von einem alten Förderturm im Ruhrpott. Großartig. Also das war so. Ich bin die ganze nächste Woche nur grinsend durch die Gegend gelaufen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und mir nochmal so einen richtigen Schwung auch gegeben hat. Ja, das glaube ich. Für meine Entwicklung. Also nicht nur körperlich, sondern auch moralisch. Ja, klar. Wie ist denn das mit dem Laufen? Wird das immer besser? Ist das 7 Jahre, ist das eher? Sind jetzt 7,5 Jahre ungefähr, ja. Wird das besser noch oder ist da irgendwann ein Limit oder? Nee, im Prinzip werden die Abstände, in denen sich was positiv verändert, immer kleiner, aber solange ich übe und auch Krankengymnastik mache und Ergotherapie und meine Übungen mache, tut sich immer noch was. Und selbst wenn es nur das Aufrechterhalten des Status Quo wäre, es lohnt sich einfach die Kraft und Energie aufzubringen, um da weiterzumachen und nicht so einen Stillstand zu haben. Mein Gott, was ein Weg. Also ich reite auch deswegen unter anderem, weil ich das sehe ich schon, da kannst du, glaube ich, vielen anderen Mut mitmachen. Deswegen finde ich es echt spannend, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist ja doch ein Weg, den muss man erstmal gehen. Also bis jetzt, ich weiß, hier in der Nähe hat da auch mal ein Cacher wohl einen Schlaganfall am Cache sogar. aber da habe ich nie so richtig was von gehört. Soweit ich weiß, cache da auch wieder, aber da war halt wenig von zu hören. Und das ist ja auch irgendwie, ja, Krankheiten ist ja fast schon wieder so ein Thema, gerade bei Cachern, wo dann schon meistens gar nicht mehr so drüber geredet wird. Naja, bei dem Hobby auch schwierig, ne? Das ist schon richtig. Und wenn dann die Auswirkungen so groß sind oder so extrem sind, dass man das Hobby aufgeben muss, ist es natürlich, ja, ist man aus der Szene völlig raus und dann kriegt man natürlich auch als Gesunder in Anführungszeichen das nicht mehr mit, was dem Einzelnen passiert ist. Ja, und, klar. Aus den Augen, aus dem Sinn, leider ist es ja so, das muss man also sehen. Ja. Leider Gottes, aber ich muss sagen, ich habe durchs Cachen in den letzten 2 Jahren so viele tolle Menschen kennengelernt, das will ich einfach nicht mehr missen und Was ich mal eben weitergeben muss, hast du den Chat mitlaufen bei dir? Ich habe ihn mitlaufen, ach so, ja. Dann siehst du das selber, Respekt. Also du siehst, es wird schon anerkannt gleich. Ja, der Lutz, wir haben uns kurz, haben wir uns in Leipzig getroffen? Ja, ganz kurz, glaube ich. Das ist halt so eine Sache, im Normalfall habe ich ein relativ schlechtes Namens- und Gesichtergedächtnis. Ja, das kenne ich gut. Das ist halt auch eine Sache, die aufgrund des Schlaganfalls leider Gottes so ist, dass ich das Kurzzeitgedächtnis hat ein bisschen gelitten. Ja. Und deswegen, ich muss mir alles aufschreiben beim Cachen. Also wenn mich jemand fragt nach der Lösung von vor 2 Stationen, muss ich wirklich die Aufzeichnungen mir rausholen und dann kann ich das auch wieder nachvollziehen. Aber das ist leider Gottes eine Sache. Naja, egal. Ja, tröste dich, aber das, also glaub mir, das habe ich auch schon. Ohne irgendwelche Krankheiten. Nee, ernsthaft. Also das ist jetzt nicht irgendwie unterstützend, sondern das Problem ist mir durchaus bekannt. Also das gibt es auch bei Leuten, die jetzt normal gesund sind, haben das auch. Ja, aber so, ehrlich gesagt, so ein bisschen ärgert mich das. Ich meine, ich kann nicht sagen. Kann ich auch. Aber manchmal könnte ich da platzen. Also ich bin ein absolut ungeduldiger Mensch. Mhm. Und das ist bei einer dermaßen Erkrankung, ja, oder Behinderung normalerweise das Grundverkehrteste, was man nur sein kann, aber man kann den Charakter nicht ändern, das ist einfach so. Ja, eben. Was drinsteckt, also, nee, da kann ich dich herzlich gut verstehen. Also gerade auch das, mir geht's genauso, ich ärgere mir die Kretzahn und ich erkenne vor allen Dingen Leute auch nicht. Und ich habe dann auch das Problem, dass ich dann auch noch, ja, mittlerweile anonymisiert sich das sowieso alles, Gott sei Dank, ein bisschen in der Szene, aber dann kennen mich auch noch viele und dann kommen welche so auf einen zu und begrüßen einen und man steht da und fragt sich, wer ist das? Also ich kann das, ja, hervorragend. Ja, dafür gibt es ja die Namensschilder, ja, wenn man sie denn trägt. Ja, da bin ich echt froh manchmal drüber, weil ich echt nicht weiß, wer das dann ist und das ist dann auch kein fehlender Respekt oder so, sondern einfach, ja, man hat so viele Leute dann gesehen, auch jetzt in Leipzig. Also es war tatsächlich so, dass ich die 4 Tage brauchte, um erstmal wieder so mental sich zu erholen. Also auch, ich meine, letztendlich sogar körperlich, weil im Schnitt ging es so um 1 ins Bett und um 6 wieder hoch. Ja, bei mir war es ein bisschen früher und ein bisschen später, aber im Prinzip hast du schon recht. Also es war schon fast ein Overflow. Ja, genau. Eindrücken, die man so mitgenommen hat. Ja, das meine ich, das fand ich auch. Also dann so viele Gespräche noch dazu und dann neue Leute kennengelernt und also, boah, das habe ich noch nie so anstrengend empfunden. Also nicht mal negativ gemeint, sondern ich fand also super alles Gespräch, war also wirklich alles top auf diesem Event, aber trotzdem, ich war völlig platt. Ja, das ist einfach anstrengend, das stimmt. Ja, und dann war Eike nicht dabei, die hatten auch noch viel, ja, dann fehlt mir sowieso was. Das ist irgendwie. Das kenne ich. Also, wenn meine Heike nicht mit dabei ist, fehlt auch was. Ja, das ist dann nervig, ne? Ich war fast so weit, Sonntagnacht tatsächlich nach Hause zu fahren. Sonntagnacht. Aber dann habe ich gedacht, nee, scheißegal, jetzt schläfst du noch und dann ist ja auch viel, viel besser. Ich wollte gerade sagen, dafür bist du bei dann den Sonntag noch relativ viel unterwegs gewesen, wenn ich das auf Twitter richtig verfolgt habe. Nö, wir sind ja, also jein, wir sind ja sonntags dann tatsächlich mit den Schlemmerkeschern und NDR eine Runde gelaufen. In der Stadt zum Cachen. Also vorher nochmal kurz aufs Eventgelände, aber das war nicht lange, weil da war ja nicht mehr so viel. Und wir sind da mehr durch die Stadt so, also wie so Zombies eher, weil die waren auch müde. Irgendwie alle 500 Meter wieder in ein Lokal, glaube ich, rein. In dem einen waren wir gleich zweimal drinne. Dann haben wir die Sandmänner da noch einmal kurz getroffen, also Sandmann und Familie. Haben noch ein paar Caches gemacht und sind dann auch zum Abendessen. Und da waren es dann auch irgendwie schon wieder 10 oder 12 Leute, was dann bei mir auch die Grenze war. Also das Schlimmste ist, alles liebe, nette Leute, also aber jeder Einzelne, und jeder Einzelne bin ich froh, dass er dabei war, aber insgesamt trotzdem zu viel einfach. Also, boah, das war dann schwierig. Ja, also ich kann es gut nachvollziehen, irgendwann ist dann auch mal Ruhe angesagt und dann muss ich auch für mich selber ein bisschen abschalten können. Und ja, das geht halt nicht, wenn dann so viel auf einen einprasselt. Ja, man möchte auch alles. Ich war ganz froh, dass ich am Sonntag ganz in Ruhe fahren konnte. Hinter mir die beiden Damen haben tief fest geschlafen. Neben mir die auch teilweise geschlafen. Und ich hatte meine Ruhe und wir haben noch ein paar Tütteldosen an der Autobahn mitgenommen, ja, damit wir noch ein paar Landkreise und Bundesländer machen können. Und ja, dann sind wir ganz in Ruhe nach Hause gefahren. Auch das immerhin fast 530 Kilometer. Also Leipzig ist schon relativ weit weg von Köln. Von euch, ja, das ist ja von uns dichter. Also von Hamburg war es gar nicht so schlimm. Hannover runter und dann rüber nach Leipzig. Das war eigentlich echt erträglich. Ja gut, jetzt casht man zwischendurch, dann war das Wetter schön, dann konnte man das Dach aufmachen. Dann vergeht die Zeit auch anders. Ich weiß gar nicht so viel, wie viele Kilometer es nur wirklich genau waren. Ich lese gerade, du musst da so unbedingt ein paar Cash-Empfehlungen raushauen aus deiner Gegend. Wahrscheinlich kommt Tracer bestimmt bald zu Besuch. will er die jetzt haben? Tracer, ja, jetzt sofort. Ich schreibe gleich mit hier. Warte mal, ich muss mir auch einen Zettel holen. Ich schreibe mir sogar auch noch mit auf. Und wenn der Chat schon was will, dann geben wir es ihm doch. Muss man stimmen. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist in Köln den Multi auf dem Melatenfriedhof. Ich habe es normalerweise nicht so mit Friedhof-Caches, aber der ist klasse. Das ist ein reiner Abzähl-Cache, aber man lernt so viele interessante Grabstätten auf dem Melatenfriedhof kennen. Also Melaten ist der Friedhof in Köln. Da liegen so viele berühmte Leute begraben und die haben teilweise irre Grabmäler und das kann ich nur empfehlen. Ich mach mal gerade auf. Wie wird der geschrieben, damit ich mal den Codenamen raus... Melaten, M-E-L-A-T-E-N. Melaten. Und ich guck mal, ob ich unter Melaten was finde. Ich kann das leider jetzt nicht parallel nachschauen. Nee, kann ich mal, kein Problem. Ich muss mal eben eins einstreuen. Jungs, wenn ich heute ein bisschen knasper und knirsper, ich esse hier die Seeberger wertvolle Snacks. Edelnussmix geröstet, gesalzen. Ich glaube, das Vielweib hatte mir das geschickt. Wir haben ja keinen Flatterbutton mehr. Jetzt hatten wir unseren Knabberteller auffüllen lassen. Und ich wurde hier zugeschmissen mit... Also, da gehen wir aber nächste Woche auch nochmal auf einen super geile Sachen. Deswegen müsst ihr mal heute, ich esse ausnahmsweise mal am Mikro, ich habe Hunger. Und jetzt sage ich mal Melaten. Genau, Melaten. Für mich der schönste Friedhof in Köln steht hier. 92 Favoriten. So ist es. Schon mal viel. Und das ist GC, ich schreibe das nämlich mal mit, 19027. Nochmal. GC 19027. Wir gehen jetzt nämlich mal die Empfehlungen hier für Köln durch. Direkt mal aufgucken. Ach, ist das so eine Art Parkfriedhof wie bei uns, Ohlsdorf? Im Prinzip schon, ja. Mhm. Dann finde ich es auch nicht so schlimm. Also auf diesen Parkfriedhöfen, sorry, aber die sind, oh, der Chat hat es auch gerade geschrieben hier, der Just for Fun AC, GC 19027. Auf solchen Friedhöfen finde ich es nicht schlimm zu cachen, ehrlich gesagt, weil die sind auch ein bisschen zur Erholung gedacht und da ist das okay. Da ist ein Foto von so einem Art Papagei drauf. Gibt es die da auch oder ist das nur so? Ja, es gibt in Köln jede Menge wildlebende Papageien. Echt? Wo kommt die denn her? Da Das ist ja cool. Die, ja, angeblich sind mal welche aus dem Zoo entkommen und haben sich dann jede Menge Nachwuchs herangezüchtet. Es gibt aber auch in Bonn zum Beispiel jede Menge wildlebende Papageien. Also, das ist ja cool. Das ist wohl gar nicht so selten in Deutschland. Aber ich sehe schon, also hier sind, um den Leuten das mal zu beschreiben, die es nicht direkt gucken können, hier sind jetzt eine Menge Bilder abgebildet, wo dann irgendwelche Sachen verdeckt sind, die man dann raussuchen muss. Solche Caches finde ich sowieso okay, weil dann läufst du zwar über den Friedhof, aber du störst ja niemanden beim Trauern, wenn du irgendwo auf den Grabstein nur guckst. Also das. Nein, überhaupt nicht. Und du hast überall Bänke, du kannst dich ganz in Ruhe hinsetzen, kannst von den Bänken aus deine Beobachtungen machen, die du machen musst, um einfach die nächste Station rauszufinden. Und das fand ich ganz klasse. Also das Ding wirkt auf mich auch cool. Also ich persönlich mag so alte Friedhöfe. Wir sind in Dortmund ja während Schwerte da, diesem Event, da diesem der Gecko-Konferenz, sind wir da auch auf diesem Dortmunder Friedhof gewesen. Die haben auch sowas. Mhm. Auch, das war super schön da, also gar keine Frage. Nee, der ist schon mal gut. Hast du noch was man so ein Must-Have? Oder? Was man machen kann, sollte im Bergischen Land. Ja. Da gibt es einen Multi sieben Berge und sieben Zwerge. Ein Cache, den Jelly zum Beispiel letztes Wochenende gemacht hat. Also wir haben zwei Anläufe gebraucht. Wir sind insgesamt, glaube ich, insgesamt 9 Stunden unterwegs gewesen für die popeligen, in Anführungszeichen, 10 Kilometer bergab und bergan im Bergischen Land. Ist das ein Tradi? Nee, das ist ein Multi. Vielleicht kann der P-Dieb mal gerade nachschauen, denn den sehe ich nämlich gerade im Chat. Stimmt. Hallo Patrick. Und ich weiß, dass die meisten Papageien Loretta heißen. Die sind nicht überleben, nur weil die Omas im Winter füttern, das glaube ich sofort. Ja, aber es sind keine Sittiche, es sind wirklich Papageien. Also bei uns in Dortmund haben uns regelrecht die Eichhörnchen schon da zu viert um uns rum, um dann Futter abzustauben. Ja, was ich empfehlen kann, ist einfach ins Bergische Land reinzufahren. Da gibt es so schöne Multis. Ist halt nicht weit weg von Köln. 20 Minuten ist man da von der rechtsrheinischen Seite und ja, trotzdem ist ja heutzutage leider viel Schrott unterwegs. Von daher ist natürlich klar, dass die Leute mal fragen, Mensch, sag mal, hast du spezielle, also der Friedhof ist ja schon mal ein guter Anfang. Also ich würde eher vorschlagen, ich schreibe mal was raus und gebe das dann irgendwann mal rund. Dann. Ja, komm auch mal. Wäre jetzt nur gewesen, wenn du jetzt noch welche im Kopf hast, wo du gerade sagst, boah, das ist so fantastisch. Ja, was ich jederzeit empfehlen kann, sind die Earth Caches von Toto, unserem Freund aus Köln, der unter anderem auch das GeoCoin-Fest mitorganisiert hat. Der heißt aber nicht nur Toto, ne? Der heißt eigentlich Toto. Ja. Man kennt ihn auch unter Earth Toto. Nee, aber nur Found by Username? Nee, Found by Username, nee, Quatsch. Nee, Hidden by Username muss Hidden ich by. Toto. T-H-O-T-O. Ah, T-H, okay, ja, da hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ah, Entschuldigung. Toto. Ah ja, okay, da gibt's. Da gibt's ein paar schöne Earth Caches von ihm in Köln. Ansonsten auch ein paar Multis, Italien, die auch empfehlenswert sind, weil Toto sich einfach sehr gut mit der Kölner Geschichte auskennt und an Ecken führt, die nicht nur schön sind, sondern auch historisch interessant. 181 Caches? Boah, der ist aber fleißig. Ja, also der hat weltweit Earth Caches gelegt. Ja, das habe ich gesehen, ja. Aber das ist ja 100 Eier. Heilige Weltvieh. Meine Fresse, ey. Das ist aber. Ich meine, die muss man auch alle pflegen und jeder weiß, was das bedeutet. Also, ich sehe gerade. Aber ein Großteil ist wirklich sind Earth Caches und dementsprechend ist natürlich der Wartungsaufwand bei dem Earth Cache nicht so richtig groß. Ja, okay, aber. Dafür ist das Legen fast aufwendig, allein da muss er doch viel gucken. Ja, Ach, Schneewittchen, sieben Berge ja, und genau. sieben Zwerge. Sieben Berge, sieben Ich Zwerge. nehme es mal mit auf, GC1B69P, also nochmal GC1B69P. Auch das ist ja, das Eingangsbild ist ja schon süß mit der Burg und. Also es ist unwahrscheinlich liebevoll gemacht und schöne Stationen, ein bisschen was zu rätseln, ein bisschen was zu Ah, gucken. hat auch Jelly, ja, steht hier als Letzte drin. Ja, Hat sich ein also bisschen der kurz wird nicht gehalten, allzu aber. viel angegangen, weil er einfach ziemlich lang ist und weil das doch schon ziemliche Höhenunterschiede sind im Bergischen Land teilweise. Auch so wie ich Tracer kenne, würde ihn sowas genau interessieren. Der wirkt jetzt auch nicht wie einer, der 1-1 Kütteldosen nimmt. Der witzige Heckenländer ist gut. Ja, der Earthcache auf Mallorca ist bestimmt nicht schlecht. Aber ob Tracer von Köln kurz nach Mallorca rüber. Aber natürlich wollen wir auch solche wissen. Ich gucke mir den gerade mal im Hintergrund an hier. Also bei Cache-Tipps gucke ich auch immer gerne, weil das ist einfach. Wenn das Cacher vergeben, sag ich mal, ist das immer das beste Zeichen, dass er auf was taucht. Das stimmt. Er hat hier einen Espontas. Ja, oh ja, so ein Bogen, so ein Berg. Ach, das habe ich glaube ich mal im Fernsehen gesehen, das Ding. Aber der hat dann ja wirklich überall. Wieso kriegt er die überhaupt genehmigt? Ach, Earthcache darf man im Ausland legen, ohne dass man Ich glaube einen. schon, dadurch, dass du ja keinen Wartungsaufwand hast, ist das eigentlich egal. Ach so, ne, da bin ich. Ich habe noch nie eingelegt. Nee, ich auch nicht. Ich wollte mal einlegen, aber das war dann doch eher von Menschenhand gemacht. Das, was ich dahin darauf hinweisen wollte, und dementsprechend habe ich das dann erstmal ad acta gelegt. Da war ja eine Zeit lang mal modern, da wollte dann ja jeder unbedingt seinen eigenen Earthcache legen. Und das sind so Sachen, wenn die anfangen, dann bin ich sowieso raus, dann habe ich da schon gar keine Lust zu. Jetzt sind hier irgendwelche Wiesen bei uns, sind hier zum Earthcache erläutert worden. Das heißt, du fährst hin und siehst nichts. Also wirklich gar nichts. Und das ist dann ein Earthcache. Ja, weiß ich auch nicht, ob das sein muss. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also da sollte schon was dahinter stecken. Ich glaube, das ist ja nun auch die Intention der geologischen Kollegen da Ja. in USA, die das Ganze aus dem Boden gestampft haben, im wahrsten Finde es Sinne auch des mal eine Wortes. gute Idee, also eine gute Variante vom Cashen, muss ich sagen. Finde ich auch. Der PDIP hat noch die Rüsiger Caches ins Gespräch gebracht. Natürlich, die drei Fragezeichen Caches von Rüsiger sind großartig. Also Sind das Mysteries oder? das sind Mysteries, dann auch als Multis. Man muss schon ziemlich um die Ecke denken, um einfach an die Startkoordinaten zu kommen, Da bin ich raus. Nee, also, da bin ich bin für Mysteries schlicht zu blöd. Das kann man einfach nicht anders auf den Punkt bringen. also ich finde, man kann das alles lernen. Nee. Ich habe versucht. Meinst du nicht? Nee, also ich weiß nicht, ob es an fehlender Motivation liegt, dass ich einfach zu blöd bin, aber ich lerne es nicht. Also ich habe ja sogar einen Podcast drüber gemacht, aber auch nur, weil viele, viele andere mir dafür gute Tipps gegeben haben. Der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, da war ich eher der Techniker, der den verlesen hat, muss ich sagen. Und es scheint ja auch eine große Nachfrage nach sowas zu sein. Also viele wollten, dass das weitergeht. Ich habe gesagt, ja, wenn das einer übernimmt, kriegt das geschenkt, aber von mir nicht. Es hat sich leider keiner gemeldet. Aber wenn du Mysteries magst, wäre das nicht was für dich, wenn du sagst, man kann das Also lernen? Ah. ich mag Mysteries sehr gerne. Ich muss auch fast sagen, dass ich inzwischen der Meinung bin, wenn ich einen Cache legen werde, wird ein Mystery werden, einfach weil dann der Andrang nicht ganz so groß ist. Muss ich ganz ehrlich, also Ist das ja ich. bei Multis bei euch ein paar? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass du einfach nur schon Multi legen musst, das reicht schon, da kommt schon kaum mal einer. Also die Multis hier in der Gegend, so in meiner direkten Homezone, sind ganz nett. Aber werden auch immer weniger. Also ich glaube, der Trend geht zu den Mysteries. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Kescher-Kollegen ihre Dosen ein bisschen mehr schützen wollen. Ja, aber wenn ich es jetzt wirklich darauf anlege, dann hole ich mir die Koordinaten irgendwo. Also, das wird ja, nicht so viel natürlich, das kann jeder halten, wie er möchte. Ich möchte meine Mysteries errätseln. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass du, wenn du ein Multi legst, schützt du schon genug. Also da kommt wirklich kaum mal einer. Das ist bei uns tatsächlich mittlerweile so. Also Mysteries gar nicht nötig, weil da kommt dann teilweise gar keiner mehr tatsächlich. Nee, ist also wirklich mittlerweile so weit hier, weil so viele Caches hier rumliegen. Ja. Also ich mag auch einfach das Gesellige beim Rätseln. Es muss nicht mal in einer Gruppe sein, sondern ich kann im Winter alleine rätseln mit Heike zusammen oder alleine, wirklich alleine und dann tausche ich mich mit Kollegen aus das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Auf Twitter funktioniert das auch sehr gut, kann ich jetzt aus Erfahrung sagen. Ja, ich bin auch durchaus bereit, sowas zu diskutieren, aber ich will keine kompletten Lösungen. Nee, das hat auch bis jetzt keiner gemacht, aber wenn du jetzt echt so Anschubs brauchst, so muss ich ehrlich sagen, Oh, haben wir noch Ton? Ich meine ja. Ja, also ich höre dich ganz gut. Ich weiß nicht, wie das draußen an den Empfangsgeräten so ist, aber. Nee, ab und zu habe ich mal das Gefühl, dass sein Ton so einen Tick verliert. Ich weiß aber, kann auch bei mir liegen. Ich habe so ein komisches IP, so diese IP-Telefonie von Telekom. Ich weiß nicht, wie stabil die wirklich ist. Ist aber kein Problem. Ja. Also man kann auch verstehen, worüber wir reden. Von daher passt das schon mal. Also ich kriege das morgen. Ich musste etwas schwitzen, weil ich nicht genau wusste, ob 1&1 heute schon abschaltet oder nicht. Davon abgesehen, dass ich gestern noch neue Akkus für das Telefon besorgt habe, weil unsere Akkus so kaputt waren, dass wir dann nach 20 Minuten zwangsgetrennt worden wären. Das wäre schade gewesen, finde ich. Ja, klar. Patrick, schöne Grüße an Lukas. Soll gut schlafen und bis bald. So, das habe ich nämlich gerade im Chat gelesen, dass der Sohn von Patrick jetzt ins Bett geht. Das gehört auch dazu. Dafür haben wir ja Podcast und kein Radio. Also da kann man alles machen, das ist alles kein Thema. Eben, genau. Aber wenn du Mysteries magst, du hast doch auch einen Blog, oder? Ich habe auch einen Blog, wobei das leider Gottes auch im Moment sehr stiefmütterlich, väterlich behandelt wird, weil ich einfach nicht die Zeit habe und ich keine Lust habe, einen Satz Meldungen da rein zu. Ja, das bringt auch nichts. Das macht für mich wenig Sinn, aber deswegen, der ist im Moment nicht so richtig aktiv. Sonst wäre das doch mal eine Möglichkeit. Mensch, wenn du Mysteries magst und auch noch einen Blog da hast. Also ich kann dir sagen, der Zuspruch zu diesem einen Podcast Geisterstunde, wo es ja um Bilder und so ging, Mystery-Bilder, der war schon sehr hoch, muss ich sagen. Also das lag weit über dem normalen Schnitt. Also irgendwie fehlt da wirklich was. Da fehlt wirklich einer, der das mal die Hand nimmt und sagt, wir machen jetzt mal lernen, wie löst man Mystery. Und da bin ich definitiv der Falsche, da mache ich mich ja lächerlich. Da muss ich mir jedes Mal von anderen alles erzählen lassen und begreife es dann auch nicht mal richtig. Also da bin ich nicht so der Richtige für. Wobei ich auch da noch extrem Nachholbedarf habe. Einfach, ich kriege das auch nicht meistens auf den ersten Weg hin, sondern brauche dann schon jemanden, der mich drauf stupft mit der Nase. Inzwischen natürlich weiß ich, welche Seiten ich brauche, um einfach die Standardsachen zu lösen, aber 3 Sterne sind dann irgendwann auch in Anführungszeichen langweilig. Ja, aber damit bist du im Prinzip ja genau der Richtige. Ich habe es ja auch deswegen mit unter anderem gemacht, also die Geschichte mit den Bildern, weil ich mich damit gerade beschäftigt hatte. Und gerade weil ich es nicht so gut konnte, war ich ja qualifiziert, diesen Podcast zu machen, denn ich konnte wirklich genau beschreiben, wo es hakt und warum es hakt. Ja. Also von daher, das finde ich immer noch nicht mal schlimm. Also das ist eigentlich fast ein Vorteil, wenn du selber nicht jeden Mystery so mit dem Schnipsen löst, wie manche. Ja. Es gibt ja manche, die gucken da drauf und sagen, ja, das ist das und das. Ja, vielleicht sollte ich mich da mal mit Butrido zusammentun. Das ist ja der Rätselkönig schlechthin. Wenn wir dann noch Unterstützung von Vielweib bekommen, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja, das ist doch optimal. Also einer, der es lösen kann, einer, der es nicht so gut lösen kann, um es nachzuvollziehen, wo die Leute die Probleme haben. Mhm. Es nützt dir auch nichts, wenn so ein richtig Guter das macht. Dann kommt da auch nichts bei raus, weil dann nährt dich ja nichts, wenn der einfach zu viel voraussetzt, zum Beispiel. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ich versuche das ja immer noch irgendwie mal vor Augen zu bringen. Das wäre mal durchaus eine Idee, die man nachverfolgen könnte. Wäre ja vielleicht auch was für Jellis, die will ja auch einen Podcast ins Leben rufen. Da hat sie mal gespannt, erwähnt. Ja, aber warum nicht? Also wenn sie die Energie hat. Also ich bin deswegen so ein Hauch skeptisch, weil ich schon viele gehört habe, die gesagt haben, ich mach das mal. Ja, es ist schon einiges an Aufwand, finde ich. Deswegen auch mein größten Respekt, dass du das so regelmäßig jede Woche hinkriegst. Also ja, zeitmäßig kann ich machen. Alle zwei Wochen höchstens. Ja, aber schon mit einer Regelmäßigkeit. Und ja, das haben wir von vornherein gesagt. Wenn, muss man sowas regelmäßig machen, sonst ist das ja für die Hörer blöd. Also muss eben man klar sagen. Also das gut, da kann ich mir jetzt aber auch nicht die Ehre einheimsen. Ich arbeite nur 4 Tage die Woche. Ich habe noch einen Tag Reisentag pro Monat. Ich habe viel Freizeit. Ja, aber auch du kommst ja irgendwie auf deine Funde oder musst in Anführungszeichen auf deine Funde kommen und machst es trotzdem noch nebenbei regelmäßig. Also ja, macht auch Spaß. Also da habe ich auch was von, sonst würde ich nicht machen. Zum Beispiel diese lecker Kekse, diese leckeren Nüsse. Da muss ich nochmal sagen, viel Vibe, nochmal 1000 Dank, die schmecken echt viel zu gut, da nehme ich nur wieder von zu. 634 Kilokalorien. Ach, ja. Pro Nuss? Nee, pro 100 Gramm und 150 Sitz. Ach so, das heißt, okay. Das ist mal eben 1000 Kalorien. Wie viele 100 Gramm Portionen hast du schon? Nee, ich esse heute nur die eine Tüte, aber da sind noch 2 Tüten. Also, wir sind gut bedacht worden, da achtet einer nicht auf unsere Linie. Ich habe auch noch ein zweites Paket bekommen und irgendwie hat mir nie einer gesagt, wer es war. Also ich war es nicht. Nee, keine Ahnung, wer es war. So ein Riesenpaket dazu und von Haribo, so eine Metalldose, also echt Nobel sogar. Ich find's cool, also so brauche ich das wenigstens nicht versteuern und derjenige, der was spenden möchte, kann was spenden. Wie gesagt, braucht keiner machen, finde ich auch eigentlich völlig überflüssig. Aber Freunde, mir natürlich trotzdem, brauche ich den Scheiß nicht selber kaufen. Hat auch was. Und eine Tüte von Jelly habe ich mir versprochen, nämlich dieses Jahr mit nach Skandinavien. Hm. Also Kraftnahrung. Ja, das ist doch eine gute Idee. Was hast du vor in Skandinavien? Jetzt machen wir mal. Wir wollen wieder wandern. Wie jedes Jahr. Hm? Einfach langweilig. Da sind wir sind sehr, sehr, sehr Mainstream. Das ist also wirklich nur in Anführungszeichen wandern oder dann doch den einen oder anderen Wandercache? Nee, also mit schon dieses Jahr tatsächlich hauptsächlich zum. Also, wir haben früher eigentlich ausschließlich Urlaub gemacht und Caches mitgenommen. Der erste, wo wir es mal anders gemacht haben, war tatsächlich Nothing But Stones da oben in Norwegen. Ist Norwegen. Also der nördlichste Cache Europas. Ja. Und da haben wir tatsächlich den Urlaub mal nach dem Cache gerichtet. Und dieses Jahr werden wir es wieder machen, weil wir da oben Wandercaches machen wollen. Mehrere. Mhm. Also das sind dann meistens auch mehrtägige Geschichten. Klingt auf jeden Fall gut. Ja, muss man lieben. Muss man das mal sagen. Also das ist bestimmt nicht für jedermann geeignet. Nicht weil es zu doll wäre, sondern einfach weil man das muss man mögen. Also das ist schon ein bisschen Entbehrung so. Ja, aber wenn man es dann geschafft hat, ist man natürlich auch sehr zufrieden. Ja, aber absolut. Keine Frage. Also wenn einer so sich selbst ausprobieren will, ohne dass es jetzt. Ich mag immer so Caches, weißt du, die jeder machen kann und trotzdem T5 sind, also wo es über mehrere Tage geht. oder wo es ein bisschen anstrengender ist, aber ohne dass es jetzt, ohne dass du klettern musst oder tauchen oder ich weiß nicht, welche Spezialausbildung haben musst. Und deswegen mag ich am meisten noch diese 4,5er, also 4,5er, wo wirklich, wo jeder, der, ich sag mal, körperlich einigermaßen fit ist, das irgendwie hinkriegen kann. Das sind für mich so die ganz großen Caches. Und Skandinavien hat da eine Menge von. Da gibt es dann so über 3 Tage oder jetzt den Halt, die werden wir machen, da musst du halt 50 Kilometer eine Tour und solche Geschichten. Das ist echt, ja, das ist einfach geil. Aber wie gesagt, muss man auch mögen. Also ich mag sowas allein schon, um es mir selber zu beweisen. Ja, aber es ist auch manchmal, naja doch, ja klar. Ja, das selber beweisen ist, glaube ich, das Entscheidende. Der eine Punkt, der bringt es nicht so. Nee, natürlich nicht. Aber wenn man ihn hat, dann hat man ihn sich dann auch wirklich verdient. Ja, absolut. Also das ist der Einzige, auf den ich auch wirklich stolz bin, war tatsächlich dieser Nothing But Stones oben, also dieser nördlichste Europas. Da waren wir wirklich stolz, dass wir es gemacht haben, also ganz klar. Alle anderen auch toll und tolles Gefühl, aber das war einer, das war schon was Besonderes, weil man einfach wusste, man geht nach vorne und da hilft dir keiner, wenn das passiert. Also da ist man schon so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ja. Aber es war cool. Ich glaube, der PD Patty ihn auch ganz gerne irgendwann mal gemacht. Ja, kann er doch jederzeit. Ja. Einen Monat hat man so, den, also sagen wir Mitte Juli bis Mitte August kann man immer hin. Außerhalb dieses Monats ist immer schwierig, weil da schon Schnee, schlecht Wetter und so. Ja, es ist schon schwierig. Naja. Patrick, nein. Ich glaube, das wäre für mich nicht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das wird auch nicht funktionieren. Das Problem ist noch nicht mal die Entfernung da oben. Das Problem ist halt, dass du fast 25 Kilometer komplett über Trümmersteine läufst. Ja, genau. Und das ist schon für gesunde Füße echt. Echt heftig, also wir waren da schon ziemlich an der Grenze, was wir noch belastbar waren. Nee, da würde ich auch von abraten. Ja. Also, vielleicht, wenn ich mal alt bin und grau und ja, warum nicht? Nichts mehr zu verlieren habe, dann. Und nicht mal das, ich würde gar nicht so negativ rein. Da hat jetzt gerade einer gelockt mit 67, ist er an einem Tag nach vorne und zurückgelaufen. Sauber. Also da habe ich aber auch den Hut vorgezogen, hat sich unterwegs wohl noch auf die Fresse gelegt und sich dann noch die Klamotten sogar zerrissen. Also da haben Heiko und ich, wir lesen jedes Log, was da reinkommt. Wir schicken auch jedem, der da war, noch eine Mail mit einer Gratulation, weil wir wissen, was das bedeutet. Und als wir das gelesen haben, das war schon beeindruckend. Holländer war das, glaube ich. Also es war wirklich großes Kino. Da kann ich nur vorziehen. Ja, mit dem Alter, also boah. Aber das meine ich, wenn du jetzt keine körperliche Beeinträchtigung hast und ein bisschen vorher trainiert hast, kannst du diesen Cache halt machen. Du musst dann zwar 2-3 Tage rechnen, aber auch das kriegt man ja hin. Rucksack, alles kein Problem. Von daher, das ist großartig. Naja, dann lasse ich den PD dahin laufen und. Ja, jag's ihn vorweg. Ich verzichte dann dankend. In dem Fall. Wie ist denn das so mit dem Laufen? Kannst du denn aber trotzdem voll belasten an nur eine Weile oder kannst du auch nicht voll belasten? Also ich kann im Prinzip belasten. Das große Problem ist, dass ich auf der rechten Körperhälfte kein Gefühl habe. Ja. Das heißt, ich sehe, ich merke nicht, was ich an Kraft einsetze. Ja, okay. Das ist schwierig da, wo ich richtig festen Stand brauche. Ja. Beispiel, wir waren letztens in einem Lost Place, da muss man durch ein Fenster und dafür musste man auf eine alte Öltonne und da lag obendrauf ein Stein. Ja. Und ich habe mich so dermaßen auf die Nase gelegt, weil einfach ich mit dem rechten Fuß nicht gemerkt habe, dass ich den Stein verschoben habe und das ganze Gebilde brach unter mir zusammen, was jetzt nicht zwingend an meinem Gewicht lag, sondern wirklich an der Tatsache, dass es so instabil wurde durch die Belastung, die ungleichmäßige Belastung, dass es einfach runterkippen musste. Ja. Naja, netterweise haben mich dann die Kollegen an den Armen in das Gebäude gezogen und wir konnten den Lost Place dann doch noch machen. Aber es ist viel wert, solche Freunde dabei zu haben, ja. Auf jeden Fall, ja, klar. Das sind auch einfach Sachen, die ich alleine nicht machen könnte. Würde vielleicht schon, aber könnte einfach nicht. Und dazu kenne ich die Jungs inzwischen so gut, dass ich mich da auch darauf verlassen kann, dass die keinen Unsinn mit mir anstellen und dass sie mir jederzeit helfen. Und ja, schöne Grüße an Bütrido und an Ronny vom Team Bashira, die mich da runtergezogen haben oder da reingezogen haben. Und Lasttransporter. War eine schöne Sache. Auch wenn es böse blaue Flecken gab. Ja, aber das gehört auch manchmal dazu. Also das ist ja natürlich davon, gerade bei Lost Places. Da kann der einmal was. Ich frage das auch nur, weil ich überlege gerade mal so, weil so wie es gibt ja zum Beispiel auf Teneriffa den Teide, auch so ein toller Cache, ein Earth-Cache obendrauf, da musst du halt 200 Meter zurücklegen. Das müsstest du ja fast dann sogar schaffen können auch. Ja. Also die 200 Meter sind schon heftig, muss man dazu sagen. Du kommst ja da, du bist ja da oben auf dem Vulkan und das sind dann 3800 Meter Höhe. Also da ist die Luft schon dünn und das ist anstrengend. Deswegen fragte ich wegen der Belastung, aber wenn du grundsätzlich komplett belasten kannst, müsste das da eigentlich funktionieren. Das sollte eigentlich funktionieren, ja. Kann ich also nur jedem, der mal nach Teneriffa kommt, empfehlen. Teide, holt euch vorher eine Permission. Die muss man sich hier, in Deutschland kann man sich die schon beantragen über das Internet, die kostet nichts. Ich glaube, das habe ich im Geocaching mal. Ja, genau, da stand das auch drin. Das muss sein, ja. Da hatten wir, also da muss ich das Geocaching-Magazin auch loben. Daher hatten wir nämlich tatsächlich die Information, sonst wären wir auch ohne Permission da hochgekommen. Und dann darfst du die letzten 200 Kilometer nicht hoch. 200 Kilometer ist gut, 200 Meter. Das klingt immer so albern, 200 Meter. Für die 200 Meter haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das ist wirklich steil. Ja, klar, ich meine, wenn die Luft dünn ist. Ja, genau, und dann die Luft ist echt dünn da oben, ja. Der Weg auch nicht so richtig gerade und... der geht sogar noch, also er ist nur sehr steil, aber der ist erstaunlich gut eigentlich, der Weg. Das ist eigentlich sogar erträglich, aber es ist einfach unglaublich steil da hoch, ja. Also ich glaube, das Problem ist nicht das Hochkommen, das ist eher das Runterlaufen bei mir. Also bergab bräuchte ich eigentlich einen Gehstock, um mich da einigermaßen... halten zu können, aber das kann man ja dann einplanen und mitnehmen. Also ja, aber das wird schwierig, weil es gibt keinerlei Geländer und die der Weg ist relativ glatt, ist übertrieben, aber also ist schon nicht das Einfachste, aber wenn, dann hab's mal im Hinterkopf, dann hol dir so eine Permission, wenn du da bist und versuch's wenigstens. Das ist geil da oben. Absolut. Ja, also Teneriffa kenne ich noch gar nicht, wäre mal ein Ausflug wert. Ja, also zum Cachen Teneriffa kann ich auch nur sagen, echt eine Reise wert. Also im Prinzip kann man sich das Geocaching-Magazin schnappen. Die haben wirklich die schönsten Caches da drin beschrieben. Ich glaube, der einzige, der da drin fehlte, ich weiß nicht, ob er drin stand, der hieß im Stollen verschollen. Den hätte ich da nie gemacht, weil das war irgendwie ein 4,5er, T4,5. Und im Urlaub machen wir eigentlich nur einfacher, wenn ich Heike dabei habe. Aber Sobo kam auf die Insel zufällig und fragte, ob wir nicht einen zusammen machen wollen. Und das ergab sich dann so. Ja, gut. Und wenn Sobo da ist, ja, da muss man ja auch mal treffen. Dieser Mensch ist ein Phänomen, finde ich. Ich habe den letztes Jahr in Ulm das erste Mal kennengelernt. Da kletterte der in einer abartigen Geschwindigkeit einen Baum hoch. Unglaublich. Ja. Also, das ist echt Wahnsinn. Ja, Sobo ist eine ganz eigene Marke, gar keine Frage. Also, ja. Ist schon faszinierend, ja. Der ist nicht nur topfit, das ist auch einfach. So ein Gutmensch, so. Der kann sich egal wo hinsetzen, der hat immer gute Laune, der passt sich allem an. Ja, so ist einfach klasse. Finde ich auch so. Das stimmt. Das ist überhaupt kein Wenn und Aber. Ich habe ihn jetzt in Leipzig auch wieder getroffen. Stimmt, da war er auch bei der letzten Nordseetaufe, also Allerheiligen, war er auch mit dabei. Ja, er ist ja fast immer und überall. Das ja, ich würde sagen, gibt's kein größeres Event, wo er nicht da ist. Ja. Er gehört auch zu. Fährst du dann wieder mit auf die nächste Nordseetaufe? Geplant habe ich's. Wir haben Urlaub. Zu dem Zeitpunkt sind auch auf jeden Fall in Nordstrand. Haben schon das Feriendomizil gemietet. Jetzt geht es halt drum, kriegen wir Karten oder kriegen wir keine. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Ich wollte sagen, hat er jetzt wieder zwei Schiffe, denke ich mal. Diese 300 Leute sind das damit, da müsste es ja langsam gehen. Genau, ja. Dadurch, dass es jetzt auf Amrum ist, ist ja der Platz durchaus gegeben. Und mit zwei Schüssen sollten wir da irgendwo zwei Kärtchen bekommen. Ja, da trifft sich ja auch wieder halb Deutschland da oben, das hatte ich schon gehört, da fahren ja fast alle wieder. Ja, und eine Woche später ist dann Ulm. Das Release-Konzert. Ja, das, da war ich. Fischer. Das hatte ich eine Woche nicht, das sind 14 Tage, aber auch noch in unserem Urlaub, auch das haben wir schon geplant. Also, wer uns mal kennenlernen möchte, da oder nie mehr. Nein. Ja, Ulm ist es. Das sind so die Möglichkeiten. Also, ich hatte mit dem Samenmann zwar gesprochen, und aber es, für uns ist das, nee, wird das nichts. Das ist einfach schlechte Jahreszeit, zu weit weg und während Heikes Studium auch zeitlich schwierig. Ich bin jetzt auch nicht so, weil ich die beiden kenne, habe ich das mal gern gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so unbedingt jetzt der Groupie oder wie soll ich das sagen? Also, es soll jetzt bloß nicht negativ klingen, wo er das will, aber also muss ich nicht haben. Ja, wir haben uns, glaube ich, über Twitter vor dem Konzert in Schwerte da mal drüber ausgetauscht, wo du einfach auch sagtest, ja, die alten Sachen schön, aber die neuen nicht, ja, so. Also ich finde die neuen, also ich habe jetzt auch, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Konzert auch in Leipzig nicht wirklich mitgekriegt. Wir haben, also die erste Hälfte, da war ich noch unterwegs und die zweite Hälfte hatte ich jetzt die Möglichkeit, JR849 mal kennenzulernen, seine Freundin. Zwei super interessante Menschen, den Blog habe ich sowieso schon länger gelesen und ich will ja auch die Seilbahn nächstes Jahr machen und wir haben uns da so viel unterhalten, dass das Konzert auch irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. Das ist nicht, weil ich die nicht mögen würde, um Gottes Willen, sondern einfach das, nee, weiß ich auch nicht, mochte dieses Liedermacher-mäßige früher einfach lieber, aber das ist ja auch Geschmackssache, um Gottes Willen. Das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit der großen Besetzung, nenne ich es mal, ja, ich das Ganze nochmal einen ganz anderen Drive. Ja. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Ja, genau. Geschmackssache. Mir gefallen beide Arten, also das Liedermacher-mäßige von früher, in Anführungszeichen, und das jetzt mit Schlagzeug und Bass hat mir genauso gut gefallen. Ja, es kommt ja auch an, also von daher ist es, die Frage, ob das gut ist oder nicht, stellt sich eigentlich gar nicht, braucht man nur gucken, wie viele Leute da hingehen. Also überhaupt nicht, also von daher, ja, über Geschmack und so weiter, ja, eben, streiten, eben, das hat eh keine, also um Gottes Willen, nee, also denen sei auch jeder Erfolg gegönnt, um Gottes Willen, nur, wie gesagt, also Ulm war mir dann auch, das sind 600-700 Kilometer und dann im November, und ja, dann Heike hat eh keine Zeit und nee, das ist mir dann alles so. Also es muss auch, es müsste dann, also in Schwerte habe ich das so gemerkt, da haben wir das Konzert nicht mitgemacht, wir waren aber auf dem Mega, weil wir die Schwärmerkescher da treffen wollten. Und wenn das so mittlerweile so, also ich, wenn die Events nur noch aus dem Konzert bestehen, dann wird mir das, dann ist es mir zu dünn persönlich. Also das fand ich in Leipzig zum Beispiel okay. Da gab es einfach mehrere Höhepunkte. Und da konnte sich jeder so aussuchen, was er wollte. Das fand ich echt, das fand ich in Leipzig zum Beispiel sehr gut. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Wobei die deswegen trotzdem spielen sollen. Also nicht, dass das jetzt wieder einer hier verdreht oder sonst irgendwas draus macht. Um Gottes Willen. Ja, ist das nee, so. Beim Podcast muss ich, also ich muss dann vorsichtig sein, wenn ich sage, mir nimmt man manches auch dann irgendwie, verdreht man mir gerne mal. Ist aber auch okay. Ich habe eine große Klappe, da muss man auch mal einen Shitstorm erleben. Ich wollte gerade sagen, wenn jemand missverstehen möchte, dann missversteht das auch. Ja. Andererseits finde ich das, was du ausdrückst, durchaus nachvollziehbar. Also jeder macht da sein Ding im Prinzip und der eine legt Wert auf das Konzert, der andere auf das Treffen mit netten Leuten. Ja, genau. Wo war ich da? Der Vielfalt, die einfach das Hobby auch mit sich bringt. Also ich meine, klar, wir suchen alle Dosen. Ja, stimmt. Aber jeder auf seine Art. Genau. Es gibt gewisse Grundsätze oder Regeln, an die sollte man sich meines Erachtens durchaus halten. So. Sowohl die geschriebenen, also die nicht geschriebenen Grundsätze, aber ansonsten, jeder ist ein Glückes Schmied. Ja, so konnte wir sehen. 5 Euro in die ja, genau Phrasen, Schwein. Ja, aber trotzdem kann man es ja nicht oft genug sagen. Also das eine, das gefiel mir so gut, ich höre ja wenige Podcasts mittlerweile noch, seitdem wir selber einen machen. Was ich beim Teufel gehört hat, der sprach so schön mal an nach der Geocaching-Konferenz. Da brachte er irgendwas auf den Punkt, indem er einfach mal sagt, es reicht eigentlich schon Respekt. Wenn der noch ein bisschen mehr da wäre, dann wäre das alles noch viel schöner und ein viel schöneres Miteinander. Ja, stimmt. Respekt ist ein ganz, ganz wichtiger Ja. Teil, aber das hat nichts mit Cashen zu tun, Nee, sondern grundsätzlich. generell ein Genau. Fehler in unserer Gesellschaft. Aber Ja. da, naja, müssen wir uns jetzt nicht drauf einlassen, auf Grundsatzdiskussionen, was die Na, Gesellschaft nein, angeht. aber man kann schon doch immer wieder mal sagen, Ja. Jungs, ihr könnt alles schimpfen, auch über meinen Podcast könnt ihr meckern, machen, tun, was ihr wollt. Aber einfach immer bei jedem Schimpfen vorher mal drüber nachdenken, Mensch, könnte ich das auch ein bisschen höflicher formulieren, dann ist das ja schon viel wert. Also, naja. Ich meine, wir beide sind ja nun auch schon einige Male so ein bisschen aneinander geraten bei Twitter, wenn ich mich mal wieder aufgeregt habe über die bösen Newbies, die alles verkehrt machen. Aber inzwischen muss ich sagen, lieber wundern als ärgern. Ja, ich versuche, also ich kann das gut nachvollziehen, weil ich ärgere mich auch oft genug, aber manchmal lehne ich mich auch echt zurück und frage mich, ja, aber wenn ich dann als ja, sogar älterer Mensch eigentlich auch schon, dann nicht mal die Ruhe zu nehmen und sagen, mein Gott, dann ist das halt so. Weißt du, wer soll es denn sonst machen? Also versuche ich wenigstens mal ansatzweise damit anzufangen. Ich sage mal so ein bisschen Bildungsauftrag, hätte ich fast gesagt, Bildungsauftrag ist falsch, aber so ein bisschen wollen wir den Podcast natürlich auch versuchen, dem Cashen zu helfen. Das klingt alles so beknackt, aber so ein bisschen was rüberzubringen. Nur dazu muss man natürlich auch an sich selber arbeiten, was ich immer versuche, gelingt mir nicht immer, aber der Versuch ist mal da, das ist ja schon mal viel wert. Und wenn man nur einen von irgendwas Gutem überzeugt, dann hat sich das ja schon gelohnt. Also. Das stimmt. Boah, jetzt kommen wir aber langsam in die Bibelstunde. Jetzt bitte die Tüten ansprechen. Welche Tüten, P-Dieb? Ja, die Tüten, ja, darf ich nicht vergessen. Das sind aber nicht die Tüten, das sind die Filmdosen, die nicht wasserdicht sind. Die Tüten kommen Oh immer nur am ja. Rande dazu. Tüte in Tüte ist natürlich die Krönung des Ganzen, das stimmt. Genau. Tüte, nein, Filmdose in Tüte mit Wasser drin ist großartig. Nein, das geht überhaupt nicht. Also, jetzt muss ich dann doch mal ein bisschen meckern. Liebe Nubis, ein Paddling ist nicht so teuer, dass man sich ihn nicht leisten kann. Und es gibt genug Möglichkeiten, einen zu kaufen. Und die Dinger sind wasserdicht. Das Es möchte ich müssen unterstreichen. keine Filmdosen sein. Ausrufezeichen, Ja, Ende. absolut wahr. Ich muss gerade lachen, weil Henry schreibt gerade jetzt auf einen guten Freund machen. Dabei wissen wir doch alle, dass die Leute von der Nordseaside die von der Eastseaside hassen. Nicht hassen, Henry, aber wenn man auf dem ersten Schiff war, auf Pferd, braucht man ja das zweite, das Personalschiff. Das ist schon okay, dass da noch welche drauf sind. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich Karten für das erste Schiff kriege. Ja, Ja. offiziell ist das nicht so. Inoffiziell würde ich das unterschreiben. Na gut, werde ich mal gucken, was ich machen kann. Ja, ich weiß, ich kann sie nicht ernsthaft beurteilen, weil ich die Kartenvergabe überhaupt nicht kannte. Das war so ein Gerücht, das letztes Mal echt rumging. Also nicht auf dem Allerheiligen, sondern auf der Fahrt davor. Das ist also schon wieder ewig her. Ob das wirklich so Ja, ich ist, glaube, in dem naja. Moment, wo man zwei Schiffe hat, ist natürlich der Konkurrenzkampf da geweckt. Ja, aber das ist was, was ich bei den Geocachern ehrlich gesagt auch bis heute nicht so verstehe. Also, dieser Konkurrenzkampf, den gibt es tatsächlich. Also, irgendwie will jeder irgendwie nach vorne und das finde ich dann manchmal auch komisch. Aber ich finde es eher zum Grinsen komisch, ehrlich gesagt. Also, so richtig ernst kriege ich das auch alles nicht. Das ist alles so Pseudoprominenz, die einem nicht weiterhilft. Und, aber sie hat was. Also, ich nehme mich da auch gar nicht außen vor. Klar ist das schön, bekannt zu sein, da hat man auch mal den einen oder anderen Vorteil. Aber merkwürdig ist es schon. Ja, vor allem, auf was begründet sich die Prominenz? Keine Ahnung, das müssen wir heute auch nicht durchschauen. Ja, entweder hat man zigtausend Dosen gefunden. Nee, das bringt alleine nicht. Nee, das alleine, das bringt noch nichts. Nee, Also. aber Ich glaube, so eine gewisse Webpräsenz Ja. muss man auch haben. Oder innerhalb dieser Community überall dabei sein. Ja, Das klappt auch. wobei ich glaube, die Webpräsenz und die Community, die du beschreibst und ich auch im Hinterkopf habe, da ist die Schnittmenge ziemlich groß. Ja, stimmt. So, Das brennt so alles im eigenen Saft, das ist so. es gibt so viele tausend Cacher, von denen man nie irgendwas hören wird. Und andererseits sind es immer die gleichen, die man ja auf den großen Events trifft oder auch auf den kleinen Events, die dann so eine Art, tja, wie sage ich das jetzt, ohne überheblich Ja, wirken das zu ist schwierig, können, ne? ja, so eine Upper Class Ja. bilden. Und das ist, na klar, ist das schön, wenn man die kennt und wenn die einen kennen, aber jeder, den man trifft, sei es nun auf einem Event oder im Wald oder auf einer Parkbank, wo man Cash gesucht hat, hat verdient, auch mal Ja, angesprochen zu ja, werden und sich mit ihm zu unterhalten. ja. Also ganz ehrlich, natürlich sind die Lautsprecher oft, also nicht immer, aber oft auch interessant. Das hängt ja auch schon mal mit zusammen. Wenn einer gar nichts sagt, ist dieses interessante Teil natürlich auch manchmal dünn. Aber ich sehe es auch wie jetzt zum Beispiel Jeremy Irish. Wie gesagt, jetzt durfte ich da das zweite Mal mit ihm essen. Ja, das ist ein netter Kerl, mit dem ich jetzt aber nicht viel anfangen kann. Also, da fehlt mir dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, da hab ich kein Erfolgserlebnis durch oder so. Also, das, ja, Nee, weiß ich nicht, kann überhaupt ich nicht nicht. so richtig nachvollziehen. Also wenn ich sehe teilweise, was dann vorher oder während des Events über Facebook so alles kam, hier Foto mit und Ja. was für ein toller Mensch und ich habe ihn getroffen und so weiter. Ja, nice to have, aber nichts, was mich jetzt persönlich irgendwie weiterbringen würde. Nö, ich glaube, ein Foto hätte ich tatsächlich auch gemacht, weil er halt der Gründer ist. Ja, Ja, aber klar. ja, ob ich das. Also, ich habe noch den, also, wenn einer ersteigern will, ich habe hier noch einen Zettel hängen an der Wand. Kescher Bingo. Da ist eine Unterschrift von Jeremy drauf für über 500 Kilometer Anreise. Kann ich jetzt Die hätte also. von mir auch haben können. Ich glaube, da waren noch mehr wichtige Namen drauf. Ach so. Schlemmerkescher, Sepp und Bertha. Also, das ist fast schon so ein. Ja, wie nennt man das? Autogrammkarte oder so. Genau, ja. Also wer was, ne? 500 € verkaufe Es dann. gibt bestimmt jemanden, der darauf bieten wird. Was scheiße, ich soll das hier. Ich mach mal. In solchen Scherzen muss ich mal vorsichtig sein, das stimmt. Kommen schon die ersten Angebote? Ja, Nee, bislang nicht. man weiß es nicht, ne? Naja, ist aber auch ein Thema, da kriegen wir nur Ärger, wenn wir das zu vertiefen. Ich wollte gerade sagen. Es sei jedem gegönnt, wer sich irgendwie in der Community hervortut oder irgendwas für die Community tut, dem gönne ich auch schlicht und ergreifend seinen Ruhm oder sein, ich weiß nicht, was immer er daraus zieht. Wir haben ja selbst nächste Woche als Gast die nächste Woche oder übernächste. Wir haben demnächst den Gast, ich sehe es gerade am 19.07., den Süffel. Das ist auch so einer, wo ich dann sage, boah, eigentlich, der kriegt gar nichts dafür und der führt diese Podcast-Liste im grünen Forum. Also eine Übersicht, welche Podcasts es überhaupt gibt und so. Sowas finde ich einfach cool. Der macht sich Arbeit wirklich nur für die Community. Da hat er selber ja am wenigsten von. Das stimmt. Und solche Leute finde ich einfach klasse. Deswegen haben wir ihn auch eingeladen. Mal sehen. Bitte wenig, Gespannt. ich lese gerade, Henry schreibt, bitte ein wenig mehr religiösen Respekt vor dem Gründer. Ja. Ja. Ich glaube, damit liegst du gar nicht so weit von dem entfernt, was da verlangt würde. We're not worthy, we're not worthy. Ja, es war ja auch im Gespräch, dass das nicht nur ein Mega, sondern ein Giga wird. Aber das ist wohl weg. Muss man es immer noch steigern? Ja, das verstehe ich auch nicht daran, aber naja. Aber auch, wenn auch dafür gibt es Gründe dafür und dagegen und Ansichten dafür und dagegen und. Ja, ich finde immer, das hat alles immer noch sehr bedingt was mit einem dicken Cachen zu tun, also mit dem Grundgedanken des Cachens überhaupt. Also, oh, jetzt begeben wir uns auf ganz dünnes Eis. Haben Events überhaupt was mit dem Cachen zu tun? Ja, Stammtische schon. Da kann man Newbies erklären, warum sie Scheiße gebaut haben auf gut Deutsch. Ist ja ernsthaft so. Das finde ich gerade gar nicht so abwegig, dass man Newbies da echt mal ein bisschen an die Hand nimmt und nicht immer draufsteht. Also ist ja im Moment ist ja wirklich so, das ist auch 2004 schon so gewesen sein, machst du was falsch, dann kommt erstmal ein Shitstorm sondergleichen. Da ist keiner, der sagt, hör mal, das ist vielleicht nicht so geschickt, sondern da wird ja sofort mit der großen Keule drauf geprügelt. Also nehme ich mich gar nicht außen vor. Das ist wirklich so. Also das finde ich. Grüne Forum, beste Beispiel dafür. Und deswegen ich lese es nur noch ganz sporadisch. Weil das machen die meisten. Zu viele Trolls dort gibt. Und deswegen kleine Events finde ich schon, die haben dann auch was mit Cachen zu tun. Man kann sich austauschen, man kann sich gegenseitig Tipps geben, welches sind gute Caches, den habe ich nicht gefunden, weißt du noch, was da lag. Und also ja, da sehe ich durchaus echten Sinn drin. In diesen Megas, ja, sehe ich für mich einen Sinn drin, weil ich mich freue, wie gesagt, Leute dann mal zu treffen, die ich sonst nie sehe. Sepp und Bertha wohnen da über 1000 Kilometer von hier. Wann soll ich die sonst sehen? Aber ansonsten haben die mit Cachen, ja, weiß ich auch nicht. Also ich fand selbst das Thema bei den Geo-Games die Spiele waren noch ganz okay. Aber, ja. Olympische Spiele und nee, weiß ich auch nicht. Ja, hätte auch München sein können oder. Ja. Also, nette Idee, aber nichts, was jetzt irgendwie Leipzig besonders macht. Ohne jetzt das Event irgendwie schmälern zu wollen. Nein, das Event war großartig. Das ist überhaupt keine Frage, das sehe ich ganz genau. Ja. Das war schon klasse. Und auch schon die Organisation. Wie gesagt, wenn nicht alles klappt, mein Gott, das sind Amateure, die für 5000 Leute, auch wenn die Messe geholfen hat, trotzdem sind es Amateure, die das unterstützen. Also, dass das überhaupt so gut läuft, finde ich schon jeden Respekt. Wirklich, wirklich großen Respekt. Ja. Ich möchte es nicht machen. Nee, absolut nicht. Zumindest nicht federführend irgendwie. Nee, ich möchte es nicht mal unterstützen. Dann wäre mir alles viel zu viel. Ich muss es gestehen, da bin ich viel zu faul für. Ja. Nö, also so mitarbeiten jederzeit gerne, aber federführend da tätig zu werden, ich glaube nicht. Nee, muss man nicht haben. Dafür gibt's Tönnies. Vielleicht kommt morgen jemand und sagt, komm, mach doch mit beim nächsten Mega in Köln, aber vielleicht mache ich dann auch mit, aber ehrlich gesagt, nee, muss nicht sein. Geht das nicht bald los? Was jetzt? Irgendwie, Henry schreibt gerade, die Leistung der Orga von Leipzig war bestimmt giga. Ja, ich tue mich immer schwer, die Orga zu beurteilen. Das Problem ist, ich kann die nur aus meiner Sicht beurteilen. Mhm. Und was da wirklich an Arbeit hinter ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Von daher, man steckt einfach zu wenig oder man hat viel zu wenig Hintergrundwissen, um jetzt da sagen zu können, die Orga derjenigen, die es hobbymäßig gemacht haben, ist giga oder mega wie auch immer. Ich weiß einfach nicht, was die Messe gemacht hatten, was die Kescher-Kollegen machen konnten. Ja, absolut. Der Gedanke kam ja auch gerade, dass ich nicht mal das beurteilen kann. Ja. Ich glaube, beim... Macht mir das auch nicht an, irgendwie da drüber zu urteilen. Nee, ich glaube, also was mir auffiel, wo man ein bisschen mehr gehört hat, das war, als das eröffnete, um 2 ging das ja los, da standen wir da, glaube ich, mit 10 Cachern. Und um 2 Minuten vor 2 wollte ich da hin und da sagte die tatsächlich zu mir, nee, das geht erst um 2 los. Das fand ich ja schon eigenwillig, mal vorsichtig formuliert. Und dann bin ich um 2 wieder hin und dann standen wir da mit 10 Cachern an, ich glaube, 40 Kassen oder was, die waren alle auf. Ja. Und abends, so gegen 7 oder 8, waren da relativ große Schlangen, die wurden immer noch schnell abgearbeitet, aber es waren relativ Das große stimmt. Schlangen und es waren viel, viel, viel weniger Kassen auf. Und da hat, glaube ich, Also. die Messe einfach, die ist davon ausgegangen, dass es wie jede andere Messe auch und das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist dann wieder nicht die Aber. Orga. Naja. Aber es hat auch funktioniert und die Stimmung war gut. Also wir haben auch mitten in der Schlange gestanden, abends um 8 an dem Freitag oder 8:30 sogar. Ja. Und ja, dann war es halt immer eine Stunde da in der Wärme und wir hatten hinter uns die Schweizer. Herzliche Unglaublich. Grüße, falls ihr das hört, an den Kollegen aus der Schweiz, der seinen Finger an der Autobahn verloren Ach, hat. du Gute Scheiße, Besserung. Heute ging es, glaube ich, durch Twitter. ja. Ja, habe ich auch gehört. Genau, und ja, hat er Genau, Spaß gemacht. JR hat drüber geschrieben oder geblockt. Ja, genau, das war's. Jo. Was jetzt auch über den Zaun gestiegen. So, jetzt rede ich schon fast mehr als du. Ja, Haben mir wir noch was fällt. Schönes oder? Wie bitte? Haben wir noch was Schönes oder sind wir durch? Meines Erachtens sind wir durch. Die wichtigsten Also Dinge so haben wir noch. richtig was Man einfallen soll würde es mir auch im Moment nicht nicht. in die Länge ziehen. Das bringt ja auch nichts. Und wenn, machen wir es noch ein zweites Mal. Also. Genau, also wir können uns gerne in einem Jahr nochmal unterhalten. Bis dahin ist so viel wieder Neues passiert. Eben. Bin gerne mit dabei wieder. Wenn es mal wieder sein sollte, dass du Not hast, einen Gast zu finden. Nee, also im Moment erstaunlicherweise, als ich gesagt hatte, die Sprechstunde machen wir zu, da kommen zu wenig. Ja. Da überliefen sie mich förmlich. Also ich hoffe, die erinnern sich auch noch alle dran, wenn ich mich jetzt nach dem Urlaub mal bei ihnen melde. Weil wir haben am 19. ja Kannst nochmal du ja die. vorher nochmal über den Podcast nochmal dran erinnern. Ja, auf jeden Fall. Hat derjenige überhaupt keine Ausrede mehr. Nee, ich habe noch drei, vier, fünf Leute, glaube ich, die alle gesagt haben, jo, hört sich gut an. Oder warte mal, wer war das hier? Nee, zwei habe ich nur. Drei. Ja, Louis Cypher steht da immer drunter. Der ist zur Not, macht der alles. Ich wollte gerade sagen, Den kann man sich verlassen. Micha, der ist der Notnagel schlechthin, wenn irgendwas Genau. Absolut. zu Auf den kannst reparieren du ist oder zu machen ist oder. immer blind verlassen, ja. Also von daher, drei Leute habe ich da noch stehen. Jetzt ist ja erstmal Urlaub. Und vorher kommt nochmal Süffel. Also wir haben dieses Jahr fast gesichert erstmal. Mal sehen, wie es dann nächstes Jahr wird. Müssen wir erst mal gucken, ob uns dann überhaupt mal einer hören will. Irgendwann hat sich das vielleicht auch noch abgenutzt, keine Ahnung. Das lassen wir alles mal zukommen. Also ich höre weiterhin, auch wenn ich jetzt Das in schon dran gewesen bin, Ordnung. aber es hat super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und Das freut mich, vielen hört Dank immer für die gerne. schönen Kommentare teilweise zwischendurch. Ach, der Chat ist auch, ich finde ihn immer wichtig. Ja, der bringt einfach so ein, ja, wenn das nur zu zweit machst und dann rausbringen würdest, dann würden die Leute sich das anhören und so können sie richtig dann teilnehmen. Ich glaube, Ja, es eben. ist sowohl für den Das Chat angenehm als auch für uns einfach angenehm, ne? ist eine ganz schöne interaktive Sache und Ja. ja, als Medienkaufmann, ich mag sowas. Ja, klar, das ist ja schon fast von Berufswegen, ja. Genau. Ich wünsche dir schon Schnarch und guten Urlaub. Dann würde ich sagen, wir wünschen jetzt auch mal allen guten Urlaub. Genau. Allen, egal ob ihr wegfahrt oder nicht, eine gute Zeit und Genau. kommt gut wieder nach Hause und passt auf euch auf. Ja, das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Dann sage ich dir jetzt Tschüss, bevor ich meinen Gern Chat geschehen. abschalte. Ich danke dir nochmal, ne? Gern Das war geschehen wirklich und schön und bis. interessant. Jo, bis bald. Alles klar. Man sieht sich und hört sich. Tschüss. Jo, ciao. So, das Piepen war jetzt das Auflegen, hoffe ich. Ich sehe nicht so viel. Ja, fand ich eine schöne Sache. Mir hat es gefallen. Das muss ich auch sagen. Nein, das würde ich, wenn es mir nicht gefallen hätte, auch sagen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich fasse es immer gar nicht, wie viele Kommentare reinkommen. Und dafür danke ich mal besonders, weil das ist einfach die Würze, die es jetzt reinbringt. Jetzt haue ich mir eine Handvoll Nüsse in den Mund, dann versteht man sich sowieso nicht mehr. Sag euch gute Nacht und dann werde ich den Podcast mal so ein bisschen Nachbearbeiten geht nicht auf dem iPad. Ja, sorry, da kann ich jetzt wenig dran machen. Aber irgendwer schrieb, dass das doch auf dem iPad geht. Da musst du echt nochmal rumfragen. Irgendwer hat das auf dem iPad am Laufen gehabt. Frag mal über Twitter das Vierweib. Ich meine, irgendwer hatte ihren Weg genannt, wie das doch geht. Ja, den Gast fand ich auch sehr interessant. Keine Frage. Ja, das Lob nehme ich immer gerne an, aber in dieser Version ist es wirklich für den Gast mehr als für mich. Wie gesagt, dann sage ich euch jetzt auch eine gute Nacht. Jetzt kommt unser Abschiedsjingle und dann hoffe ich, dass ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ja, nur wenn Zuhörer da sind, macht das auch Spaß. Ciao. So, Chat zu Ende. Und wie eigentlich immer war es anstrengend, aber schön. Und das kann ich gar nicht auf den Punkt bringen. Und den Groppi fand ich echt interessant. Und ich finde ihn tatsächlich, oh, schnell weg, ja, das geht schnell. Ich fand ihn wirklich interessant, weil ich finde, mit so einer Lebensgeschichte kann man anderen auch. Ja. Ein bisschen Mut zu sprechen. Finde ich schon. Denke, die ja wirklich gut damit um. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere auch dadurch einen Weg gefunden, für sich mal zu überlegen, wie mache ich das, wie tue ich das. Oder vielleicht war es auch alles scheiße, keine Ahnung. Nein, im Ernst. Also mir hat es gefallen und das ist das Wichtigste für mich. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es auch wichtig, dass die Zuhörer empfehlen. Ich weiß es auch nicht. Muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken. Aber man merkt, glaube ich, auch, und das ist auch tatsächlich so, nach so fast 2 Stunden Gespräch ist man auch einfach platt und muss das erstmal sacken lassen. Von daher sind wir Geocacher verrückt. 2 Wege, Mega-Events an einem Tag besuchen. Ja, genau das, sorry, sei mir nicht böse, aber genau das ist einfach Schwachsinn. Das muss nicht immer der größte, längste und dickste sein. Ja. Okay, aber ich will das jetzt auch hier beenden und sag einfach mal auch meinen Konservenhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Tonqualität geht diesmal. Wir haben wohl einen Brummen auf der Leitung. Sorry, das habe ich heute nicht so schnell rausfinden können. Das muss ich mal in Ruhe mehr erforschen, ob so ein Kabel liegt oder was. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal ist es weg. Ich wünsche euch auch jetzt einen schönen. Naja, ich weiß ja gar nicht, wann ihr das hört. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hört uns nächstes Mal wieder. Bis dann.